Herzlich willkommen zu Cult of Personality Folge 5. Endlich wieder mit meinem Co-Host. Co-Host. Was war dein Running Gag das letzte Mal? Coast. Das wurde sogar vom Internet aufgenommen. Ich bin der Coast Guard von. Nee, du warst ohne Guard, du warst nur Coast. Selbst das Internet hat das aufgenommen. Tobi, herzlich willkommen zurück. Hallo Ricky, hallo Wrestling-Freunde. Der gute Carsten Schäfer-Spruch. Hallo liebe Wrestling-Freunde und herzlich willkommen hier am Freitagabend zu Cult of Personality. Mit meinem Kollegen Günther Zapf. Die Katze. Ah, das war ein anderer. Nee, das war der andere. Wir sind wieder am Podcasten fleißig für euch. Es ist ja eine Menge passiert. Das wollen wir aber großteilig alles links liegen lassen, denn das meiste wisst ihr ja wahrscheinlich was SmackDown und Raw betrifft. Die kamen ja diese Woche live und relativ früh und ich habe auch in einem vorigen Podcast schon darüber geredet. Ja, was es aber vielleicht noch ganz kurz zu vermelden gibt, Matt Hardy hat gestern Nacht offiziell verkündet, dass seine Karriere beendet ist. Ihr erinnert euch an sein dubioses Video, also es machte den Anschein, dass er einen Selbstmord vortäuscht oder Selbstmord vollziehen will. Und jetzt kam alles raus, es hat sich nicht um eine Selbstmorddrohung? Okay, alles klar. Das ist auch deine Meinung zum allgemeinen Matt Hardy-Thema, glaube ich. Matt Hardy ist... Ich mag eher Jeff. Okay. Also, auf jeden Fall, Matt hängt seine Wrestling-Schuhe an den Nagel und ich dachte, das hat er schon vor 3 Jahren gemacht, aber er hört jetzt erst mit Wrestling auf. Aber eigentlich mit Wrestling hat er schon vor 2-3 Jahren aufgehört. Wie Ric Flair die letzten 15 Jahre auch und er ist, glaube ich, immer noch irgendwo dabei. Immer im Blut in Ric Flair, wie kein Zweiter. Das liegt an seinen weißen Haaren. So, um was wollen wir heute eigentlich sprechen? Tobi, ich möchte heute mit dir und den Hörern, die wir nicht haben, wahrscheinlich über das Wrestling sprechen, wie sich so in den letzten 10, 15, 20 Jahren verändert hat. Eine Frage, die dir sofort durch den Kopf geschossen kam, war... Was ist eigentlich mit Harlem Heat? Nein, es nicht. War eigentlich, warum die Wrestler heutzutage keine langen Haare mehr haben. Oh, ja, genau. Genau. Und warum es keine Gimmicks mehr gibt. Warum ist kein Papa Django mehr? Selbst der Undertaker hat jetzt mittlerweile Glatze oder kurze Haare, was ihm wahnsinnig gut steht. Aber was ihm gut steht und nicht nur das steht ihm gut. Auf jeden Fall, darüber soll es heute gehen. Und jetzt, wie gesagt, geht's los hier, dass ihr mitmachen könnt in der Sendung. Ihr könnt via Skype hier bei uns teilnehmen. Und ich kriege ja sogar schon den ersten live in die Sendung hinein. Allerdings muss ich noch kurz dazu sagen, wie läuft das eigentlich mit dieser Live-Geschichte? Wenn ihr den Podcast jetzt hört, wir senden auch via Livestream. Und wenn ihr live in der Sendung dabei sein wollt, müsst ihr nichts anderes machen, außer den Livestream zu hören, Skype zu haben, co.personality als Freund zu adden, und wie man das sagt, und eben mit uns zu reden. Jetzt versuchen wir hier mal unseren ersten sozusagen Gast live in die Sendung mit hineinzunehmen. Ich sehe, jetzt ist er offline. Naja, so funktioniert das dann wahrscheinlich. Also, Leute, wenn ihr mitmachen wollt, einfach hier geschwind durchklingeln zum Thema, wie sich Wrestling in den letzten 15 bis 20 Jahren verändert hat. Darüber soll es heute mit euch gehen. Und wenn ihr nicht anruft, dann erzählen wir halt. So einfach ist das. So wird es laufen, ja. Tobi! Ich könnte auch... Nee, könnte ich nicht. Das könntest du eben nicht. So, Tobi! Ricky. 15 bis 20 Jahre Wrestling-Geschichte steckt in uns beiden. Es hat sich viel geändert. Was war dein erster Gimmick-Wrestler, an den du dich spontan erinnerst? Die Frage ist jetzt, was? Ach, Gimmick-Wrestler ist mit Namen sogar. Ja. Ah, der erste war der British Bulldog. Royal Rumble 92 war die Nummer 1. Das war dein Boy Smith war der erste. Ja, und dann der Million Dollar Man, Ted DiBiase. Ah, aber der hatte ja schon einen richtigen Namen dann. Ted DiBiase. Also, ja, aber Million Dollar Man. Es war natürlich nur der Million Dollar Man. Wer mir zuerst einfällt, ist lustigerweise Tatanka. Kennst du dich noch? Tatanka, natürlich. Indianer? Ich würde es nicht schreien, aber du kannst es viel besser. Ja, natürlich. Ich bin ja der Bass. Ja, gab es da eigentlich auch jemanden? Ja, vielleicht Mabel und Mo von... Man on a Mission. Man on a Mission. Und später hieß er, wie hieß er? Nebel hieß doch, was sein letzter Name war doch irgendwie dieser Freak mit den grünen Augen, also nicht Viscera. Viscera, genau. Das, ja, Viscera. Das war nur ein Gimmickname. Ich glaub, ja, da war ich glaube, der ist schuld, dass es keinen mehr gibt, Nebel. Viscera ist doch. Aber ich fand's lustig. Also ich wollte noch zu der Tanker nämlich kurz sagen, man muss ja dazu sagen, dass ich vor 15, 20 Jahren eben 15 bis 20 Jahre jünger war als jetzt. Und Scheiße, ich auch. Ja, du auch. Und zu diesem Zeitpunkt war es halt eben auch so, dass mich persönlich Indianer noch relativ, also die haben mich noch richtig berührt, die haben mich, ich will nicht sagen angefasst, aber manchmal saß ich halt eben da. Achso, das war eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall. Zu der Zeit gab es ja noch einen Wilden Westen, als wir jung waren. Ich komme ja aus dem Wilden Osten. Oder, also, wie man so sagen, war es eigentlich ein Wilder Osten? Ich weiß gar nicht, ich war eher ein Öder Osten. Also, naja, es gab auf jeden Fall mal kein Wrestling. Und wenn, dann hätten die wahrscheinlich irgendwie nicht, weiß ich nicht, wie hätte man in DDR eigentlich als Wrestler heißen müssen? Also, sowas wie, The Native American, das hätte es natürlich nicht gegeben, die hätten dann irgendwie sogar heißen wie, Fabrikarbeiter Brigade 1 Herbert Schulze. So. Das verkauft sich natürlich nicht. Ja, aber wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückgeht, Wrestling in den 80ern oder Anfang der 90er war ja an und für sich eher langsamer. Also von den Moves her und so. Ja, weniger spektakulär. Mehr Armhaltegriffe und mehr... Ich erinnere an die legendären Yokozuna-Kämpfe gegen Lex Luger, als zeitweise man wirklich Angst hatte, dass es ein Standbild wäre. Also immer mit dem Nerf holt. Also was ihr jetzt zu Hause nicht sehen könnt, ich mach's mal kurz vor. Wir haben da noch eine Kamera, zeigst du mal kurz. Ja, aber dann, wenn die es im Podcast hören, nützt ihnen die Kamera ja jetzt nichts. Also und zwar steht praktisch Yokozuna hinter... Ich sitze. Sitzt, genau. Hinter Lex Luger, nimmt seinen Arm hier oben und drückt so Stunden. So haben die zeitweise Pay-Per-Views ganz alleine gewirkt. Ja, aber es hat mir immer noch mehr gefallen, wie John Cena heute mit vier, wie heißen seine Finishers, wenn er gegen irgendeinen kämpft. Also John Cena grundsätzlich kann natürlich mit jedem Move jemanden besiegen. Das ist, weil John Cena halt John Cena ist. Er ist, genau. Halt, er ist the Marine. John Cena ist the Marine und so sieht es nämlich mal aus. Und du spielst natürlich ein bisschen auf unsere erste Folge an. John Cena oder Cena Kills Wrestling. Wer es noch nicht mitbekommen hat, es sind ja jetzt schon 4 Folgen ohne Tobi oder 3 gewesen. Tobi war früher sehr, sehr großer Wrestling-Fan. Ich will nicht sagen, er hat Wrestling abgöttisch geliebt. Und dann kam... John Cena. Jein, eigentlich, es war so ähnlich. Also nimm ihn nicht in Schutz. Sagen wir so, ich war die ersten 10 Jahre meines Wrestling-Fan Daseins großer Fanatiker und habe mir alles von Carsten Schäfer über Günther Zapf von Tele5 damals. Also Moment mal, jetzt müssen wir kurz unterbrechen. Du erzählst jetzt, du bist Fanatiker und die ersten 2 Namen, die du erwähnst, sind Günther Zapf. Als er auf Tele5 kam, mit dieser Tussi am Anfang, Ulrike Wiese. Die hieß Gisela. Aber keine Ahnung, aber du kannst doch nicht, wenn du sagst, du warst ein großer Wrestling und früher kannst du doch nicht als erstes Carsten Schäfer und aber Günther das waren die Kommentatoren von der Kacke damals. Ja, schon, aber also wenn ich als Erste an was ich denke, ist natürlich Hulk Hogan. Nein. Na. Den hast du als erstes gekannt. Also, was war zum ersten Mal, wo du mit Wrestling in Berührung gekommen bist, wo du nicht jetzt geguckt hast, sondern wusstest, aha, guck mal hier, die machen sowas ähnliches wie Ringen. Nur ein Schlüpper. So. Der British Bulldog. Das war der allererste, der... Ich hab Rocky 3 damals gesehen und da hat Hulk Hogan ja eine kurze Gastrolle in dem Film, wo es ja am Anfang ging, ja mal kämpfen. Und da war mir schon klar, es gibt sowas, kann sein, ob der jetzt aus dem Ring kommt, aus dem Kampfsport oder aus dem Show, aus dem Catchen. Aber du hast mir den Begriff an sich da, wo ich komm zum mit, ersten Mal drauf... Ich konnte mit Hulk Hogan was... So, und mal ganz kurz, muss man vielleicht mal sagen hier, es ist zwar ein Livecast, aber dieses Geknitter mit deiner Dose. Mit deiner Cola-Dose. Das hört sich so scheiße an. Da muss man sich vorstellen, da sitzen jetzt Leute in der S-Bahn und hören unseren Podcast und die ganze Zeit knittert und knattert. Und die denken, scheiße, die Bahn fällt gleich auseinander, weil da knittert es und gleich dazu. Die denken, vielleicht ihr iPod oder irgendwas ist kaputt und ich spuck mir gegen den Monitor. Mein iPod ist übrigens kaputt, weil ich ihn gewaschen habe. Ja. Also ich kann den Podcast nicht anhören. Das, ja, da hast du schon mal, also da diskreditierst du dich. Ist ja auch jetzt mal bewusst, oder? Ja, ich wollte nochmal kurz zurückkommen, nämlich genau zu diesem Punkt, wie das damals eigentlich überhaupt kam, dass man auf Wrestling aufmerksam geworden ist. Also würdest du schon sagen, dass so dein erster Berührungspunkt Rocky 3 war? Übrigens haben wir den das letzte Mal schon geplagt mit dir in der Sendung. Rocky III war und Hulk Hogan. Oder war das wirklich so, hast du diese Action im Ring erstmal sehen müssen, um zu begreifen, um was es da eigentlich geht? Ich war ein ganz armer, kleiner Junge, der keine Ahnung hatte, außer Hulk Hogan. Jetzt kommt wieder die Geschichte. Und dann gibt es einen Familienbesuch und mein Cousin, mein Onkel hat mich mit zu sich. Wir wissen es. Der Mann, der Pirate Bay, das Pirate Bay der 80er Jahre. 90er Jahre. Das war 92. Ja, und das war mein erstes, der Royal Rumble. Aber du hast davor noch nie... Nummer 3 war Ric Flair übrigens, der ihn später auch gewonnen hat. Haben wir, glaube ich, auch schon gehört. Hatten wir schon mal jetzt, genau. Aber du hast vorher noch nie... Nein. ...irgendwas von Wrestling gehört. Nein. Also der hat ja praktisch... Das ist ja unfassbar, die Geschichte. Also er kam und sagte, schau mal, hier ist die Kassette. Schau dir das mal an. Du schiebst das rein. Im ersten Moment wahrscheinlich gedacht, so was Ähnliches wie Boxen. Oder was war dein erster... Ich war damals... Jung, ich weiß es nicht. Dann lass dir was einfallen, das ist ein Podcast, du kannst alles erzählen. Das ist ein Podcast, okay. Ich dachte damals, hoffentlich ist nicht der weiße Hai. Das glaube ich dir nicht. Also ich glaube, in diesem Moment, glaube ich, hast du dir was einfallen lassen. Ich glaube, jetzt, da hast du ein bisschen geschwindelt. Vielleicht, nein. Du, das ist mal nur ein Podcast, aber das schwindelt man nicht. Spontan ehrlich. Ich brauche jetzt noch mal eine Cola. Also, ich habe so einen Durst. Also, der Fakt ist auf jeden Fall für dich. Royal Rumble 92. Das war dein erster Berührungspunkt. Mein erster Berührungspunkt war nämlich ein ganz anderer. Und zwar hatte in meiner Schulklasse damals Andreas Mokos ein Alumni-Album mit Wrestling-Superstars drin, zum Reinkleben. Kennst du das noch? Ich kenne nur Panini, aber das ist ein anderer Sportart. Ach so, stimmt. Ich meine ja Panini-Aufkleber. Natürlich, da kommt es auch Alumni. Vielleicht ist es mit Osten-Alumni. Nee. Im Osten hieß also das irgendwie... ist egal. Wir hören auch von diesem ganzen Ost-Plug-Scheiß-Zeug. Vielleicht kommt ja einer von unseren... Wie viele Zuhörer haben wir? Zwei aus dem Osten und fühlt sich jetzt beleidigt. Es kommt bestimmt jemand aus dem Osten. Jetzt haben wir noch einen. Oh Gott, und das bin ich wahrscheinlich noch selber. Der zweite war wahrscheinlich aus dem Osten, hat gerade weggeschaltet. Er hat wahrscheinlich jetzt genau gesagt, ich lasse mich doch nicht beleidigen von den Kaspern da. Na, in jedem Fall war es bei mir dadurch, wie gesagt, durch Andreas Mokos, der sein Wrestling-Klebebildchen-Album mitgebracht hat zur Schule. Und wer hat mich da total beeindruckt? Tatanka. Nee, Andre the Giant. Ja, und zwar war, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob der da eine Zeitschrift noch dabei hatte oder ob das in dem Klebeheftchen-Album drin war, ein Handabdruck von Andre the Giant, der natürlich riesig war. DIN A3 groß. Ja, also man hat einen Schulhof, man hat da so ein Stück vom Schulhof gesperrt, dass er das ausbreiten konnte. Nee, also es war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und dann habe ich so gedacht, sag mal, was ist denn das für ein Zeug, wo solche Leute mithüpfeln, weil... Boxen kannte man zu dem Zeitpunkt halt einen Mike Tyson, der war ja irgendwie nur 1,40 Meter groß, aber halt ein Bulle. Wie groß ist eigentlich Mike Tyson? Ich glaube 1,82 oder so, wenn ich mich. Echt? Ich glaube 1,85. Der wird sehr klein, aber 1,85, ja gut, ich meine. Ja, gut, 1,82 ist auch keine Größe, ja. Also groß. Arsch! Im Sinne von groß. Können auch nur Leute, die sagen, die über 1,90 sind. Ja, aber im Sinne von wenn groß. Wenn jetzt unser einer Zuhörer unter 1,80 ist, der schaltet jetzt auch noch weg. Jetzt gucken wir mal, ob der unter 1,80 war. Er ist noch da. Also wir haben einen. Ich möchte hier nochmal kurz darauf hinweisen, auch du kannst natürlich gerne anrufen. Wir könnten auch mal versuchen, den Manu von Talk of Honor hier anzurufen, ob der vielleicht einfach mitmacht hier bei uns in unserer Sendung. Sollen wir das mal machen, Tobi? Dass wir mal hier bei Manu durchdingeln. Manu, ist das ein Mann? Ja. Schauen wir mal, ob er da ist. Keiner da, kam da gerade. Na, dann wird wahrscheinlich keiner da sein. Also Manu, wenn du uns gerade zuhörst, zufällig von Talk of Honor, einfach mal hier schön durchklingeln bei uns, kannst mit uns über Wrestling reden. Wir wollen irgendwie mal zeigen, dass wir hier einen Hörer in der Sendung haben. Also das ist auch wirklich Leute hören live. Ansonsten hört ihr jetzt ja gerade über Podcast. Ich komme wieder zurück. Gimmicks. Zu meinem ersten. Wir hören auf mit dieser Geschichte, wie wir zum Wrestling gekommen sind. Ja. Da können wir nicht jedes Mal eine halbe Stunde drüber reden. Obwohl ich es so schön fand. Nee, aber ich komm jedes Mal mit British Bulldog und irgendwann ist dann... Ja, aber ja. Es ist halt einfach, es gehört einfach zu deiner Wrestling-Geschichte dazu. Ja. Von daher, naja, auf jeden Fall, was mich dann relativ fix so beeindruckt, oder wer mich relativ fix so beeindruckt hat, war dann Razor Ramon noch als Heel, also der Bösewicht war. Muss ich sagen, also da hat er mich schon sehr beeindruckt irgendwie, den fand ich cool, so wollte ich auch sein. Ich wollte vor allem so viele Haare auf der Brust. Der alte Kubaner mit seinem Zahnstocher. Ey, yo. Chico. Oh, was ein toller Typ. Ja, ne? Bestes Match aller Zeiten, er war dabei. Meinst du das WrestleMania-Match zwischen Shawn Michaels und ihm, oder was? Das Leiter-Match, wenn es WrestleMania war, ja? Dann ja. Ich halt ja, ich sag ja, das ist overrated. Es war cool, weil es das erste so fett aufgezogene Leiter-Match war. Es gab ja davor noch eins zwischen Shawn Michaels und Bret Hart. Es war ziemlich cool, aber ich fand, Shawn Michaels hat ein sehr gutes Match gemacht und Razor hat, oder Scott Hall hat, sag ich mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten gearbeitet. Also, es gab mal einen Spruch, und jetzt sollte ich eigentlich wissen, wer den gebracht hat, aber irgendein Ex-Wrestler hat mal gesagt, sein Lieblingsmatch ist von WrestleMania 10, das Leiter-Match, als Shawn Michaels gegen zwei Leitern gekämpft hat. Und, also zwei feste Gegenstände. Und gemeint war natürlich, warte mal, na genau. Genau. Scott Hall. Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber es ist auf jeden Fall, also so weit würde ich nicht gehen. Also es war schon ein cooles Match, weil es natürlich auch unglaublich spannend war. Ja. Also dieser riesige Big Splash damals von ganz oben. Ja, legendär. Heutzutage aber total langweilig. Und siehst du bald in jedem Match, also wenn ich an die Money in the Bank Match über WrestleMania denke, da ist sowas Pillepalle, aber es ist einfach so. Ja, man fragt sich halt, wo es dann noch eine Steigerung irgendwann mal gibt. Also damals war es halt eben was Neues, was uns total geflasht hat. Wir sehen allein schon die Vorstellung, wir waren ja jung und wussten nicht, dass die sich nicht richtig hauen, aber die Vorstellung, dass da einer mit einer harten Stahlleiter verprügelt wird, oder was ich auch mit den 90ern immer verbinde, Duke the Dumpster Drosy, der Typ mit der Mülltonne. Da gab es mehrere mit der Mülltonne. Ja, aber einer, der war halt der Müllmann, Duke the Dumpster Drosy. Der kam ich mal als Müllmann. Ich kann mich noch an Nails erinnern. Nails. Ja, aber der war kein Müllmann, das war der Sträfling. Genau. Aber Duke the Dumpster Drosy, der hat ja immer, später dann auch, da hast du recht, aber der hat ja immer Leute mit seiner Mülltonne verklopft. Und, ja, da gab's mal einen. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, was wie weh das tut, weil ich musste immer an unsere großen 1,1 Kubik-Container denken, die aus Stahl sind. Und wenn da und wenn die da so Beulen drin haben, das muss doch wehtun. Also wie gesagt, ich war halt einfach jung. Aber es hat mich so unglaublich gekickt, auch um jetzt nochmal wieder zu hüpfen auf ich glaube, es war dasselbe Jahr, auch 94, als Yokozuna und der Undertaker beim Royal Rumble dieses Casket-Match hatten. Ganz böse, wo sie den Sarg anzünden und du denkst dir, um Gottes Willen. Nein, das war nicht da. Sarg anzünden war mit Kane. Nein, das war auch. Nein. Du, Tobi, ich google es gleich. Auf jeden Fall sind, glaube ich, 12 Leute gekommen und haben verprügelt. Das ist richtig. Und haben ihn dann in den. Und ich war so sauer. Ich war so sauer, weil das kann nicht sein. Ich stand. Das ist nur, weil Yokozuna zu dick war für den Sarg. Ja, erstmal war es ja so, dass ich wirklich wahnsinnig mich gefreut habe, mal den Undertaker so in Action zu sehen, um einen Titelkampf. Ich habe mir immer schon gedacht, dann so die, ich habe angefangen ja 93 zu gucken, Royal Rumble war 94, also 93 so immer, ja, da habe ich aktiv Woche für Woche da Challenge und Superstars geguckt und halt eben die Pay-Per-Views bei RTL 2. Und TV5. Nee, das war schon RTL 2, war 93, ja, ja. Tatsächlich. 93 stimmt, war schon RTL 2. Und ich habe mich immer gefragt, also in den Anfangszeiten, sag mal, warum ist denn nicht der Undertaker-Champion? Der muss doch eigentlich Champion sein. Und dann gab es ja dieses Match gegen Yokozuna und für mich war klar, wenn einer Yokozuna besiegt, dann der Undertaker. Und tja, also wurde es ja auch aufgebaut, man konnte damit rechnen, dass eigentlich der Undertaker gewinnt. Und er war ja auch eigentlich klar besser, wenn da nicht die 12 Leute gekommen wären. Wenn da nicht, und jetzt bin ich ja gerade, vielleicht kannst du mit irgendeiner lustigen Anekdote mal kurz überbrücken. Ja, was auch riesig war, war natürlich bei, wenn wir nochmal zurückkommen auf wahnsinnige Aktionen, was mir im Kopf bleibt, wie der Undertaker Mankind von diesem Stahlkäfig runterwirft. Ah, King of the Ring. War das King? Es war, glaube ich, 95, 96 irgendwann, oder 97, 98, keine Ahnung. Aber das war auch so eine, Aktion, der leckt mich am Arsch, meißt er den da runter und der fällt, und der steht echt wieder auf. Ja, und es gab, jetzt. Und dann macht er kurz drauf, packt ihn von diesem Käfig, Bam, Bigelow. Kevin Nash noch ein bisschen leiser machen. Genau Diesel. Adam Bomb sehen wir da, der den Sarg vom Undertaker rausschiebt. Yokozuna ist der Regenführer. Einer von den Hedgelinkers. Samu. Samu und Fatu. Der dann später als Rikishi in Action trat. Ja, das sollte man noch ein bisschen kommentieren. Also der Undertaker wird jetzt vom Ring, Jeff Jarrett, sehen wir da. Mit seinem Stumpf. Ja, okay. Wird jetzt gerade vom Streifenhörnchen, genau. Vom Ring Richtung Ausgang geschoben. Jetzt verstimmt die Musik. Alle gucken sich erschrocken an. Und jetzt sind wir überhaupt, jetzt taucht Rauch auf, wir sind mal leise. Also ich renne nicht, aber es taucht Rauch auf, genau. Alle treten einen Schritt zurück vom Sarg. Und ich dachte, wow, das magische Bam Bam Bam. Oh, da ist es! Ich mache mal kurz Pause. Carsten Schäfer hat es übrigens so kommentiert. Was ist denn nun los? Was ist denn da passiert? Es raucht! Das Licht geht aus! Ich kümmere das Undertaker! Des Totengräber! So, wir machen weiter. Also die Halle ist dunkel. Es ist nur ein Spotlight gerichtet auf den Sarg. Und jetzt lassen wir mal den Ton für sich sprechen. Also jetzt muss ich doch kurz sagen, jetzt sieht man den Undertaker auf einem Videoscreen, wie er im Sarg liegt. Damals war auch noch der Undertaker, so wie Tenser, der genau mit seinen verratzten The spirit of the Undertaker lives within the soul of all mankind. The eternal flame of life that cannot be extinguished. The origin of which cannot be explained. The answer lies in the everlasting spirit. Soon all mankind will witness the rebirth of the Undertaker. Ah, das war natürlich... Es waren natürlich bewegende Worte des Undertakers, der versprach, dass alle Leute seine Wiedergeburt mitverfolgen können und er wird nie in Frieden ruhen. Und jetzt sieht man, wie der Sarg so, naja, so blitzartig und dann explodiert und jetzt steigt der Undertaker empor. Naja, ein toller Wrestling-Moment, wie ich fand, der mich total damals geflasht hat. Hast du es damals auch gesehen bei RTL 2 eigentlich? Ich hab's gesehen, ja. War ein Riesending. Ja, und man wollte danach eigentlich gar nicht mehr wissen, wie eure Rumble ausging. Weißt du noch, wer 94 gewonnen hat? Ja, war das nicht der Royal Rumble, wo die Nummer 1 und die Nummer 2 Shawn Michaels und wiederum der British Bulldog dein ewiger von Anfang bis Ende drin waren und dann zum Schluss, war das schon 95? Nee, du hast recht, es war 94. Nein. 94 war Bret Hart und Lex Luger, die beide gleichzeitig auf den Ringboden aufkamen. Dann WrestleMania drauf, das Dreier-Match. Also genau. Zwei Matches. 95 war das mit British Bulldog und Shawn Michaels. Genau, muss ich mal ab und zu dann gegen den Kopf hauen. Wenn Marek, ich so Marek, hänge, Marek. Hänge. Ja, das war groß. Zuerst Bret Hart gegen Owen Hart. Aber wir müssen nochmal kurz zum Royal Rumble zurückkommen, denn da wurde Diesel, also Kevin Nash, auch ziemlich gehypt. Der hat da einige Leute rauswerfen dürfen im Match selber dann, also im Royal Rumble Match. Hat also sehr dominieren dürfen. Man konnte eigentlich schon, man dachte vielleicht schon, dass Diesel eben den Royal Rumble gewinnen darf. Aber natürlich kam es dann anders. Bret Hart, Lex Luger, die letzten zwei im Ring. Und sind dann offensichtlich gleichzeitig den Ringboden berührend aus selbigen gefallen. Muss ich sagen, bis heute noch Wahnsinn, weil ich meine, klar, man weiß ja, dass das ja nicht ungewollt war, die Aktion so. Aber dass man das trotzdem noch, es ist ja im Endeffekt live, es sind ja tausende von Menschen, es kann die sehr viel schief gehen. Dass man es schafft, die haben ja selbst die Kamera damals angehalten, ganz genau um zu gucken, ja, welcher Fuß zuerst unten war. Aber man hat halt nie den entscheidenden Move, den hat man halt nicht gesehen. Also, ich gucke ja nebenbei gerade bei YouTube, ob man es noch mal irgendwo richtig gut sehen kann. Aber so richtig gut konnte man es ja eben nie sehen. Also jetzt habe ich hier mal ein kleines Video gefunden. Man sieht Lex Luger, Bret Hart im Ring stehen. Genau, das ist Lex Luger. Na, damals war das in der All-American. Ja. Da habe ich so einen amerikanischen Schlipper. Naja, man hat da mit dem... Und jetzt auf die Stimmung. Hör mal an, die Stimmung in der Halle. Alle stehen. Und jetzt kommt der Moment. Ja, man erkennt es da natürlich überhaupt nicht, weil es von der anderen Seite. Ja, aber rein logisch muss ja eigentlich Bret Hart als erster den Ringboden berührt haben. Weil er ist ja der nach innen zum Ring steht, nachdem sie rausgefallen sind. Also wenn wir können ja nochmal kurz zurückspulen. Wir hatten eigentlich wen hochgenommen. Schau mal, wenn ich jetzt den Sohn sprühe, dann müsste eigentlich, doch, Bret Hart müsste zuerst den Boden berühren, weil Lex Luger steht mit dem Rücken zum Seil, hat Bret Hart sozusagen umklammert und Bret schiebt Lex jetzt raus und müsste dann wirklich den Schwung mitgerissen übers oberste Seil. Und Bret Hart müsste eigentlich zuerst berühren dann. Also rein von der Logik her, müsste er eigentlich als erster den Boden berühren. Ist ja wurscht, aber er wurde dafür ja dann später WWF-Champion. Ja, kann sein, dass wir jetzt von irgendwelchen Tierschutzorganisationen verklagt werden, aber das ist dein Problem, ja? Also da hole ich dich auch nicht raus. Ja, auf jeden Fall, sensationelles Match. Gut, jetzt, aber das ist jetzt auch wieder lustig, dass wir gerade von Gimmick-Wrestlern wie den Undertaker reden und da zwei, die unter eigentlich keinem Gimmick direkt angetreten sind, sondern unter einem normalen Namen, Bret Hart und Lex Luger, uns so geflasht haben. Eigentlich, oder? Ist doch, also dann doch damals auch schon, oder was heißt eigentlich Gimmick? Ist also Razor Ramon eigentlich auch schon ein Gimmick gewesen? Eigentlich ist es ja auch eine mögliche Person aus dem reellen Leben. Ja, also ich habe oft damals, glaube ich, gedacht, der heißt wirklich Razor Ramon. Ja gut, das habe ich immer gedacht. Das also, ist ja, ja gut, ich meine, das juckt, obwohl das... Ich habe mich gewundert, was war, Yokozuna ist ja ein Begriff aus dem Sumo-Sport. Der Ober. Genau, der Chef von dem ganzen Laden. So. Und ich habe mich ja damals gefragt, woher die Eltern von Yokozuna wussten, dass der mal Sumo-Ringer werden würde. Weil die mussten ja, weißt du, so. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja wie, wenn jetzt ich mein Kind Pjadet Baski genannt hätte. Also, vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel. Aber, ja, weißt du, was ich meine. Läuft dein Kind wie eine Ente, oder wie kommst du jetzt auf? Nee, aber der redet immer so. Also, nee, aber weißt du schon, was ich meine? Also das, so habe ich das damals gedacht. Und Papa Django habe ich halt gedacht, dass der irgendwie, was ich, mit Vornamen Django heißt oder mit Nachnamen. Ja. Und so, also das habe ich damals auch gedacht. Und beim British Bulldog war es ja so, dass der ja auch Davy Boy Smith, also das war ja auch so. Also wen hatten wir denn als rein Gimmick-Wrestler? The Ultimate Warrior. Ultimate Warrior. Hat man dann. Okay, Macho Man Randy Savage hat aber auch jeder Macho Man gesagt. Das aber er hatte eben den Zusatz. Ja. Die Undertaker, ganz klar. Mr. Perfect. Der Bam Bam Bigelow. Obwohl, da könnte man auch wieder sagen, gut, der hieß irgendwie, was weiß ich, Bruce Bigelow. Ne, oder einfach, dass die Eltern große Familie Feuerstein-Fans waren. Das ist ja auch ein Fan-Fan. Aber das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren. Bam, wer eigentlich Ruhe in Frieden übrigens an dieser Stelle. Ja, genau. Wer eigentlich für diese Namen verantwortlich ist. Also wer lässt sich sowas einfallen wie Bam Bam Bigelow? Also sitzt da wirklich Vince McMahon und es kommt am Kopf tätowierter Mann rein, der sagt, hallo, ich bin... Und dann sagt er, you are now Bam Bam Bigelow. Und wir setzen dir Torpedo, wie sind die? Diese, der da so. Flying Headbutt vom dritten Seil, Bam Bam Bigelow, egal was. Das, aber der hatte zum Schluss doch dann so ein komisches Ding da an. So ein komisches, wie nennt sich das denn mal? Schulterpolster, wo dann so Raketen immer gestattet sind. Das weiß ich gar nicht. Das war dann schon mal. Da ist er face geturnt. In meiner Pausenzeit. Kennst du dich, weißt du noch, wo Bam Bam Bigelow face geturnt ist? Nein, weiß ich auch nicht mehr. Hat man ein super Tag-Team gebildet mit Diesel, glaube ich, zusammen. Apropos Tag-Team, natürlich noch bei Gimmick-Namen Legion of Doom. Legion of Doom, aber Hawk and Animal? Gut, Animal ist jetzt nicht unbedingt. Jetzt möchte ich ganz kurz mal schauen. Bam Bam Bigelow, auch im schönen Internet, ob wir da was finden können. Bam Bam Bigelow, so wird er geschrieben, und zwar zusammen mit Diesel war das, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Es war bei King of the Ring, das weiß ich auf jeden Fall noch, und es war gegen Tatanka, oder nicht? Nee, es war Diesel und Bam Bam Bigelow, genau, gegen Psycho Sid und Tatanka, genau so war es. Wer war da jetzt gut? Diesel und Bam Bam Bigelow. Und Tatanka war mal böse. Ja, der war ja ein paar Mal, der war ja auch gegen Lex Luger mal böse. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Yes, indeed. Psycho Sid and Tatanka. Also sieht man Psycho Sid. Der ganze Kampf ist super. 10 Minuten Action aus Feierabend. Nee, leider nicht. So, und wer kommt jetzt? Und jetzt siehst du gleich diese Schulterpolster. Ah, doch, ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Und jetzt auch? Ein Traum. Du musst dich vorstellen, Batman Bingo kommt rein mit übergroßen Schulterpolstern. Er sieht aus ein bisschen wie ein Drache, ja. Und dann macht er, wie nennt man das eigentlich, so einen Hüpfe-Move. Also wir können ihn fast nur vormachen. Macht so eine Art Hüpfe-Move. Das sieht natürlich bei so einem dicken Mann total lustig aus. Hebt die Arme und zwei Raketen hüppeln daraus. Das war eine Raketchen. Oder Raketchen, ja. Aber mal ganz ehrlich, warum hat eigentlich Bam Bam Bigelow nie so einen ganz großen Titel geholt in der Regel? Weil er gestorben ist. Ja, er ist aber, der ist ja aber viel später gestorben. Also das war ja nicht irgendwie... Das war ja nicht irgendwie da zu seiner Hochzeit. Ich schaue mal schön nach. Bam Bam hat das Zeitliche gesegnet 2007. Also da hätte er ja schon noch den einen oder anderen Titel gewinnen können. Ja, hat er ja. Ja, ja gut, ja. Was hat er geholt? In der WWE fällt mir jetzt spontan erstmal nichts ein. Hat er in der WWE irgendwas gewonnen? Ich weiß, er war ECW-Champion. Das hat er mal errungen. WCW war Hardcore-Champion und Tag-Team-Champion zusammen mit deinem Dallas Page. Aber in der WWE? Oh, ich war großer, nachdem ich von der WWF weggegangen bin, hatte ich dann eine große WCW-Zeit. Mit Vader natürlich. Big Man Vader. Big Man Vader. Armdrücken gegen, ich glaube sogar, das ist, wie war das? Gegen The Hammer. Irgendein, der hieß gegen The Hammer ist ein bisschen weniger Information. Greg The Hammer Valentine, war der in der ja, WCW? Es gab auf jeden Fall mal Greg The Hammer Valentine. Also Vader, bist du sicher, dass der gegen Greg The Hammer Valentine Armdrücken gemacht hat? Also wenn ich Vader eingebe, kommt erstmal Greenpeace. Dann gib halt mal Valentine. Nein, es war nicht. Es war nicht Greg The Hammer Valentine. Es war nicht. Gib mal Arm Wrestling an oder Vader Arm Wrestling. Arm Wrestling. Also ihr könnt das war mein erstes. Ah, siehst du, da kommt. Das war meine erste Erinnerung. Ihr könnt das natürlich, das muss ich jetzt noch gegen Davey Boy Smith. Nein, war nicht Davey Boy Smith. Ihr könnt das zu Hause natürlich auch nachgucken, einfach bei YouTube mit rummachen, wer den Livestream hört. Wie gesagt, ich würde mich wirklich freuen, wenn hier noch jemand anruft in der Sendung und mit uns zusammen mitredet. Wir finden es nämlich gerade nicht, gegen wen er das Armwrestling. Also hier gibt's Big Man Vader in WCW, aber da sehe ich jetzt nichts von Armwrestling. Wann muss denn das gewesen sein, so zeitlich? 94? Ah, da kommt nichts, mein lieber Freund. Da kommt nichts. Darth Vader gegen Hitler? Darth Vader gegen Hitler ist vielleicht auch ein Video, was man vielleicht mal anschauen könnte, hier an der Stelle. Ja, jetzt haben wir auch mal Hitler gesagt in unserem Podcast. Und somit... Hitler abgehakt. Jetzt hast du das super geschafft, jetzt muss ich das nämlich als nicht jugendfrei hier deklarieren bei iTunes. Weil wir Hitler gesagt haben. Jetzt sagst du noch Ficken, Fotzen und einen Arsch bunzen und dann sind wir wirklich vollkommen raus. Raus. So. Nee, wir lassen es nicht abschauen. Wir sagen es nicht. Kann es Big Otto Wanz gewesen sein mit dem Armwrestling? Ich weiß es nicht mehr. Ach, schade. Ich hätte es aber gern. Das war mein erstes WCW-Ereignis. Also bist du dir sicher, dass es nicht das hier war? Mit den gelben. Ja, wir sehen jetzt Vader zusammen mit Harley Race. Der British Bulldog liegt auf dem Boden. Oh, sah der British Bulldog da noch gut aus. Mit diesen gelb-blau-schwarzen Seilen. Das war einfach, mit diesem viel kleineren, das war einfach eine richtige, das war geile Fressen. Ja, WCW hat schon ziemlich drauf. Die haben auch geile Matches, haben die, oh, ein bisschen leise, das war ja keiner. Die haben auch geile Matches haben die immer gehabt. Die hatten mal so ein Street-Match, also auf so einem LKW hinten drauf. Ja, ja, ja. Dustin Rhodes gegen, ich weiß nicht mehr wen. Ja, guck mal, Dustin Rhodes. Dustin oder Dusty? Dustin. Dusty oder Dustin? Dusty ist der Alte. Dusty ist der Alte. Dustin, also dann Dustin, der jetzt Goldust spielt, dachte ich. Ja, der wird zurückkommen. Er möchte gegen seinen Bruder den Titel, den interkontinentalen Titel abnehmen. Wie hieß dieses Match jetzt? Ja, Dusty Road, was könnte das sein? Dusty Roads, Road habe ich gegen Lorry, könnte man noch einen, oder Truck vielleicht, ha? Truck, ja, wie soll ich mal Truck? Sollen wir mal Truck eingeben hier bei Deine Röhre? Kommt auch nicht. Mensch. Tobi, da sind wir aber echt froh, dass alle deine YouTube-Tipps hier im Sande verlaufen. Das ist ein Insider, da kann man nichts machen. Das ist wirklich ein Insider, selbst deine Röhre findet das nicht. Das ist ja fürchterlich. Wenn ich nur noch wüsste, gegen wen. Er hat auf jeden Fall verloren. Ja gut, das hilft mir, wenn ich jetzt Lucy eingebe, dann würde wahrscheinlich auch nicht das Match kommen. Ramp, vielleicht auf einer Ramp. Nee, kommt nicht. Wir können mal hier, guck mal, Tobi, die kennst du auch. Was ist eigentlich? Stevie Ray. Booker T. Auch ein großartiges Tag Team der Gimmick-Zeit. Booker T. Tag Team Champion. Sein Street Dance im Ring, seine Attacke. Spiller Rooney hieß das Ganze. Gibt's immer noch, gell? Ja, macht er heute immer noch. Da kommen die guten Jungs rein. Da fällt mir gerade was ein, Tobi. Weißt du, was wir eigentlich mal machen könnten für einen Podcast in naher Zukunft? Wir haben ja eh keine Zuhörer, von daher können wir ja eh machen, was wir wollen. Richtig, ja. Richtig. Und ich hätte mal die Idee, dass wir... Haben wir denn einen vielleicht noch? Ja, den einen glaube ich schon, aber ich vermute, dass der irgendwie auf der Tastatur eingeschlafen ist oder so. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich. Aber mittlerweile hatten wir mal zwischenzeitlich 6. Das gibt's ja gar nicht. Aber es muss ganz schlimm sein, wenn immer nur einer zuhört. Also auf jeden Fall hatte ich jetzt gerade so eine Eingebung. Und zwar könnten wir doch zusammen mal einen alten Pay-Per-View anschauen. Und nachmachen. Nee, und währenddem wir den anschauen, halt praktisch das darüber reden, so, was sich da halt so ergibt. Also zum Beispiel, ich hau bei dir hier in deine Büchse WrestleMania 10 rein und wir schauen uns einfach mal an und gucken, was dann so sich ergibt. Das könnten wir eigentlich mal für einen zukünftigen Podcast machen. Ja. Deine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, ich bin gerade so, ich kann meine Freude kaum in Worte ausdrücken. Man merkt, und das ist so glaubwürdig. Hey Bob, schau mal, wie sauber mein Bier ist. Es ist ganz leer. Du meinst deine Cola. Nutze ich kurz diesen Zeitpunkt, um für vielleicht mal ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Wir reden natürlich gleich weiter über die Veränderungen im Wrestling, so wie ich es auch angekündigt habe. Aber für für alle Leute, die hier zuhören. Jetzt ist der Manu da. Warte mal kurz hier. Der Manu hat mir gerade... Tobi, jetzt müsstest du eigentlich mal kurz überbrücken. Ich hol dir die Cola. Warte, da bin ich schon. Die Cola. Dankeschön. Ja, auch noch Stuttgarter Hofbräu, dass ich auf jeden Fall heute Kopfweh kriege. Danke, das ist wirklich ein wahrer Freund. Cola ist... Ich muss kurz sagen, der Manu von Talk of Honor hat mich ja eingeladen vor einer Woche zu sich in den Podcast. Und jetzt ist meine Idee, dass wir den Manu bei uns kurz mit in den Podcast einladen. Tobi, überbrück mal kurz. Manu Chao, kennt jemand eigentlich Manu Chao? Ist ein riesen Musiker. Hab ich die letzte Jahr mal live gesehen. Also wenn einer mal schöne, nette Musik braucht, Manu Chao. Ja, Manu sagt offensichtlich auch Chao, der hat nämlich im Moment keine Zeit. Leider, also den einzigen, den wir jetzt hier in die Sendung live hätten holen können, der hat auch noch keine Zeit. Jetzt könnten wir natürlich Folgendes machen, dass du kurz in dein Zimmer rüber gehst und einfach anrufst und dann in 5 Minuten hat er Zeit. Manu hat in 5 Minuten Zeit. Das ist toll. Überbrück nochmal kurz. Manu ist ja auch bekannt für Manu, wenn man es im Englischen ausdrückt. Und Manu hat ja, den haben sie eigentlich? Ich habe ja auch einen halben Wrestler-mäßig mit Wayne Rooney. Der ist ja auch so ein bisschen so ein, der wäre so ein richtiger Streetfighter. Warum eigentlich Wayne Rooney in die WWE? Können wir irgendwie einen Podcast darüber machen? Bestimmt ist es auch möglich. Ich habe dir zwar gerade nicht zugehört, aber genau. Und Tobi, was mir hier auffällt, du bist ein Meister des Überbrückens. Also Wahnsinn. Selten hat so jemand so gut überbrückt wie du. Also muss ich echt mal sagen. Hey. Hoffentlich habe ich nicht noch irgendwie jemand, der irgendwie Schalke heißt oder so. Okay, Manu springt uns gerade ab. Ich sage jetzt einfach nichts mehr. Das war meine Art der neuen Überbrückung. Ja, wenn ich so Tobi, jetzt versuchst du nochmal eine Überbrückung, dass ich den Manu kurz zurückschreiben kann. Kennt eigentlich noch jemand Flying Brian Pillman, der ja damals der erste Tag-Team-Partner, glaube ich, von Stone Cold Steve Austin war? Pillman, leider auch tot. Leider auch tot, ja. Gott habe ihn selig. Erzähl doch mal ein bisschen was von Brian. Von Brian, ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts mehr von Brian. Ich kann mich noch an was erinnern, wo er riesen Angst hatte vor ich glaube gerade vor Stone Cold. Und dann haben sie so eine Sequenz gezeigt, wie er daheim zu Hause ist und Angst hat, dass jemand bei ihm einbricht, à la Scream. Und dann kommt Stone Cold und bricht die Haustür auf und prügelt ihn in seinem eigenen Wohnzimmer. Mit Knarre kam übrigens der gute Stone Cold damals in die... Das war noch Reality Wrestling. Ja, ich such's gerade mal schnell raus hier bei Deine Röhre. Und jetzt drücke ich jetzt zweimal einen falschen Knopf. Für alle, die den Podcast hören, jetzt muss ich euch natürlich nochmal ganz kurz was Wichtiges sagen. Also, bei Cult of Personality geht es nicht darum, die letzten Wrestling-Matches von Raw und SmackDown zu besprechen. Bei uns geht es auch noch nicht mal darum, über irgendwelche Pay-Per-Views zu sprechen. Im allerbesten Fall bekommt ihr von uns irgendwelche Informationen über irgendwas, was man mal zufällig bei Twitter aufgeschnappt hat. Hauptsächlich sitzen hier zwei Bekloppte und reden über Wrestling und trinken dabei Bier. Ja, also das ist ja etwas andere Podcast. Ich meine, wenn ihr so Podcasts hören wollt, wo es einfach darum geht, was bei Raw und SmackDown passiert ist, empfehle ich euch Talk of Honor mit Manu. Du hältst ihn zurück. Mit Manu. Die übrigens Schalke 04, wo du es vorhin gesagt hast. mit Manu. Und ja, bei uns geht es halt über alles andere, über was man sich halt so unterhält, über Wrestling, über alles mögliche. Man kommt von Hölzchen auf Stöckchen und pipapo. Jetzt wollen wir hier Brian Pillman mal kurz würdigen. Nicht Brain. Tobi, jetzt erzähl doch mal. Brain ist falsch. Du wirst sehen. Brain ist auch falsch. Guck mal, so einfach geht es bei YouTube. Ah, du meinst bei deiner Röhre. Deine Röhre. Das muss man schon wieder bauen. Brian Pillman und Stone Cold. Oh, das geht aber lange. Mein lieber Scholli, jetzt habe ich gedacht, das geht ja rucki zucki, aber das sind drei Teile. Ne, wir fangen einfach mal an. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Da sehen wir Brian Pillman. Da ist er daheim. Oh, zumindest sieht es. Übrigens ist das hier. Es sieht eben, das muss ich kurz dazu sagen, das ist Nails. Wer? Ja, die Frau? Der Typ. Das ist doch nicht Nails. Doch! Und zwar Kevin Kelly. Wrestling-Reporter Tobi überbrück mal. Kevin Kelly, übrigens auch nach Kevin Nash Kelly Brother Family. Ist er auch eine Kelly-Familie, Kevin Kelly? Tobi überbrück mal. Der ewige Kelly-Family, der einzigste, der nicht singen. Der singen kann vielleicht, aber apropos so. Brian Pillman. Jetzt schau mal hier, Kevin Kelly WWF. Ja? Was muss ich denn da finden? Nails. Das sind aber nicht Nails. Tobi, überbrück mal. Kannst mir noch erzählen, was du willst, aber der sah doch nie aus wie Nails. Nails war doch ein... Der war doch 2,5 Meter oder so. War doch Kevin Wachholz. Wachholz war das nämlich. Kevin Wachholz, wer kennt ihn nicht? Kevin Wachholz. Jetzt weißt du, warum damals so ein Gimmick war. Wieso komme ich denn auf Kevin Kelly, wenn das Kevin Wachholz war? Das sind die großen Kelly-Kelly-Fans, da kann man nichts machen. Gibt's ja gar nicht, ey. Auf jeden Fall hier Kevin Kelly sitzt da rum, will offensichtlich ein Interview führen mit Brian Pillman. Der ja auf dem Sofa liegt und irgendwie den Fuß einbandagiert hat, weil er irgendwie eine böse Verletzung hat. Und alle denken sich, haha. Der hatte wirklich eine Verletzung. Also das war keine... Das sagt doch Reality Wrestling. Reality. Aber du weißt ja, Wrestling ist scripted reality. Ich bin übrigens sehr gespannt auf eure Kommentare zu der Sendung. Ich weiß nicht, ob irgendjemand so weit hört, wie wir jetzt schon sind. Wie lange senden wir denn überhaupt? Stimmt. Solange wir Spaß haben. So groß. Nehmen wir überhaupt auf? Okay. Ah ja, wir sind schon bei 42 Minuten. Like this. Ist jetzt cool? Ein bisschen öde gerade, weil nichts passiert. Vorsprung ist ja alles. Ja, natürlich. Was würde in der heutigen Zeit nicht passieren, dass die da einfach mal... Das Schlimme ist, dass ganz schlechte Tonqualität, jetzt sieht man das Haus von außen. Ich glaube, jetzt kommt auch schon Stone Cold hier angedüst, oder? Ah ja, oh, das war aber ganz schlecht gebürgt gerade. Also ihr müsst euch das mal angucken, Brian Pillman and Steve Austin Skit Part 1 und dann so ab Minute 8 ist vor allen Dingen der rechte sehr auffällig in schlechten Works. Aber da wird er erstmal gegen. Oh, das sah aus wie bei uns früher, bei uns in den Buden. Ja, aber stimmt so, wenn wir Wrestling nachgespielt haben, sah es so aus. Und das Schlimme ist, Steve Austin gibt sich wirklich Mühe, hier einen guten Work abzuliefern und die zwei anderen, die können es nicht besser. Ja, aber schauen wir mal, wie die aussehen. Ich meine, die sehen aus, wie wenn sie das normalerweise... Immerhin hat einer davon jetzt ein zerrissenes T-Shirt und der andere wird ins Wasser getunkt. Jetzt kommt wieder der mit dem zerrissenen T-Shirt, der dicke Weiße, der jetzt auf dem Auto landet. Aber warum kriegt der Kameramann eigentlich nichts ab? Ja gut, der hindert Stone Cold ja nicht. Aber ich glaube, jetzt macht er schon ein bisschen ernst, der Steve Austin. Ein bisschen angefressen. Ey, ich bin nicht auf den Sack. Wir haben gesagt, wir machen die Show 2 Minuten. Oh, also was sieht man jetzt? Jetzt wird von dem dicken Weißen der Kopf mit zwischen einer Autotür eingeklemmt. Jetzt kommt wieder der dicke Dunkelhäutige. Nicht Weiße. Man muss ja aufpassen, wir haben jetzt schon Hitler gesagt. Also wenn wir jetzt noch irgendwie... Und kicken. Ficken. Tobi, wir sind ja nicht im Spießerradio. Du kannst ruhig ficken sagen. Oh, jetzt hat er den Kinderwagen. Ein Kinderwagen schmeißt Steve Austin auf den Kopf. Auf den Nicht-Weißen. Auf den Kopf von dem. Ja, das ist aber auch diskriminiert. So, jetzt hat er hier einen riesen... Oh, das müssen wir nochmal anhören. Was sagt Steve Austin zu dem dicken Weißen? Müssen wir mal hören. Mach mal ein dicker Weißen. Don't you ever mess with my me, you piece of trash. Don't you ever do it. Also, was Steve Austin, glaube ich, sagt, ist, hey, ist alles nur Show. Dann gehen wir mal auf Teil 2. Teil 1 war jetzt so lala. Warum geht man eigentlich defaultmäßig bei YouTube nur mit der allerlautesten Lautstärke rein? So, wir machen ein bisschen vor. Und nee, Brian Pillman hat die Knarre. Genau, Brian Pillman hat die Knarre. Und zwar wird da erzählt gerade, dass Austin um Pillmans Haus herumschleicht. Und jetzt hat sich Pillman tatsächlich hier eine Knarre geschnappt. Man muss sich das echt mal überlegen, wie würden das heutzutage machen. Und vor allen Dingen damals wurde das ja so gesendet, dass man wirklich denken konnte, dass die Situation echt ist. Ja, ja. Und es haben tatsächlich ja Leute, jetzt geht übrigens während der Sendung auf einmal das Bild praktisch weg. Also es ist alles so dargestellt worden. Wahnsinnig real. Ja. Wahnsinnig real. Weil, also man muss wirklich sagen, ein super Work von Pillman und von Austin und natürlich auch von der WWF oder E, ist so scheißegal. Und jetzt hält einer die Hand vor die Linse der Kamera, damit man nicht sieht, dass Brian Pillman eine Knarre hat. Also Brian Pillman wirklich Promo-Gott oder was ist das eigentlich, eine Promo oder nicht? Ich finde auch geil seine Stracciatella-Hose. Die ist ja ein Traum. Das habe ich auch früher gehabt. Die offizielle, aber Münchensreisen ist assi. Ja, das ist aber die offizielle Wrestling-Hose. Denn ich weiß noch, als ich 95 oder 96 war ich bei der WWF in Stuttgart. Und ich glaube, jeder Wrestler, der in die Halle marschierte, also noch in Zivilkleidung. War das das Jahr, wo Adam Bomb gegen den Undertaker ein Casket-Match hatte? Nein. Aber auf jeden Fall, als die da ankamen, hatten die alle so Hosen an. Das war offensichtlich damals so, musste so sein. Alle? Die Lieblings-Ace-Hotel war Stracciatella. Selbst Carsten Schäfer hatte so eine Hose an. Kein Scheiß. Nee, ist Carsten. Ach so. Und früher war ja noch Carsten Schäfer der Ringansager. Wenn die WWF auf Tour waren. Ja, heute ist es sogar Amerikaner. Heute kommen die richtigen. Vor allem, dass die auch den Atem hatten, dass wir dann durch sind. Ich meine, hier passiert halt jetzt gerade eben so lange, wir reden rein gar nichts. Man sieht einfach aber es nur, ist immer noch interessanter wie jedes John Cena-Match. Ja, aber man sieht halt Brian Pillman, der mit einer Knarre da rumfuchtelt, auf Steve Austin zu warten. Und sonst passiert gar nichts. Und die lassen es einfach, die haben es einfach so laufen lassen. 97 war das übrigens. Das ist eine unfassbare Szene eigentlich. Das dürfte man halt nicht mehr zeigen. Der wäre sofort hier. Und vor allen Dingen noch geiler ist Kevin Kelly, der sein Mikrofon immer noch zum Interview bereit. Und ich glaube, jetzt auch nochmal loslegen will. Jetzt auch, okay, Brian, was ist los? Was ist los? Das nenne ich mal Reportermut. Was ich mich frage, wer alles eingeweiht war von dem Work. Zum Beispiel die Troller da hinten, die alte, hat die davon gewusst? Die hat auf jeden Fall riesige Hupen. Und das damals schon. Ja, die hängen aber auch. Wie die heute aussehen wollen. Ne, ja, das will ich ja gar nicht sehen, ey. Die hängen mit der Bodenhaltung. Ist das eine Diva, glaubst du, Alter? War die erste Diva vor Sherry? Sherry, auch schon tot. Sensational Sherry. Jetzt wird es ein bisschen langweilig gerade, weil. Ridiculous! Robert's got this! Jetzt ist nicht mehr langweilig, denn jetzt kommt Stone Cold Steve Austin durch die Haustür, versucht dann durchzukommen, und Brian Pillman. Und da ist er schon. Aber wo ist die Knarre? Und jetzt geht das Bild auf er. Sensationell. Aber wie geil, also jetzt muss ich kurz mal anhalten. Wie geil, Stone Cold Steve Austin schlägt die Haustür von Brian Pillman an. Mit einer Axt oder irgendwas hat er sie eingeschlagen. Nein, mit seiner Hand. Ah. Ja, also bitte. Aber Stone Cold Steve Austin ist doch nicht Chuck Norris. Nee, aber in dem Fall hat er auf jeden Fall mit ihm ein Buch zusammengelesen. Und rennt also auf Brian Pillman zu, der mit der Knarre auf ihn zielt. Und Bild ist aus. Was passiert jetzt? Ich bin so gespannt. Genau, ich bin so gespannt. Gehen jetzt off-air mit der Kamera. Wir lassen mal weiterlaufen jetzt. Was dann? Was dann passiert? Ich muss nochmal draufdrücken. Geht nicht weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Bums. Also erstmal passiert gar nichts. Und natürlich, wie durch Wunderhand, wird wahrscheinlich gleich wieder ein Bild da sein. Ah ja, und auch das ist geil gemacht. Was zeigen sie jetzt? Sie blenden nicht wieder das Haus, sondern sie gehen zu offensichtlich direkt in ein Match. Ja, ob es stattfindet oder nicht, weiß man nicht. Ne, man weiß es nicht. Aber man muss sich einfach das mal vorstellen. Man sieht jetzt da eine Live-Show. Oder ich weiß nicht, ob es live war. Auf jeden Fall sieht man, ich vermute mal, es wurde so verkauft, sonst wird es keinen Sinn machen. Es wird so verkauft, als wäre es eine Live-Show. Austin will Pillman einen auf den Sack kloppen und Pillman sitzt da mit einer Knarre. Plötzlich Es kriegt die Situation, man könnte denken, dass Brian Pillman tatsächlich Austin jetzt zumindest mal bedroht mit der Pistole. Das ist offensichtlich. Und die WWE geht sofort off-air. Erinnern wir uns hier an CM Punk, der durfte seine komplette Promo halten. Man hätte den einfach viel früher off-air nehmen können, dann wäre es glaubwürdiger gewesen. Aber egal, zurück zu dieser Situation. Und jetzt geht die WWE praktisch in ein ganz normales Match. Wir versuchen mal zu erkennen, wer... Jetzt sind sie wieder von dem Match raus. Das ist alles total durcheinander. Hier bei den guten Jungs von der WWE. Wie gesagt, das sind die Original-Videos. Diamond Dallas Page war das. Was macht denn der da eigentlich? Ja, man sieht jetzt WCW. Also weißt du, was ich so langsam glaube? Wir sind hier was ganz anderem aufgesessen. Da hat einer seine Videokassette überspult. Das war's nicht. Glaubst du? Nein, ich glaube nicht. Na, was, warum soll denn die WWF 1997 Bildmaterial von der WCW zeigen? Das wäre ja total Blödsinn. Gehen wir mal hier zu diesem Part 3. Oh, das ist die Musik. Razor Ramon, da ist er. Aber der war damals doch... Razor Ramon war damals nicht in der WCW. 97 gab es auch ein Fake Razor Ramon. Ja, aber das ist ja trotzdem WCW und Razor Ramon war ja WWF. Pillman und Austin waren zu dem Zeitpunkt auch bei der WWF. Aber das ist WCW. Das jetzt ist WWF. Aber dieses Diamond Dallas Page-Ding da war WCW. Deswegen ist meine Vermutung, dass da einfach nur einer seine Videokassette überspielt hat. Jetzt machen wir weiter. Mal gucken, was passiert. Das ist ja jetzt mal, ist jetzt mal los. Na jetzt zeigen Sie, was halt heute Nacht passiert ist. Jetzt kommen nochmal die Gäste. Jetzt kommen nochmal die Szene, genau, wie Austin die Tür einsteht. I think we re-established our feed. Stay with us. This happened earlier tonight. Austin kommt ins Haus. Man sieht Pillman, wie er mit der Knarre auf Austin zielt und dann gehen die Kamera erstmal off-air und jetzt sieht man Pillman, der verhaftet wird. Man weiß also zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht, was ist eigentlich mit Steve Austin passiert. Es wird eingeblendet, dass man live aus Brian Pillman zu Hause sendet, das in Walton, Kentucky, wenn ich richtig sehe. Und Vince McMahon wird nicht müde zu sagen, dass es auch live ist. Jetzt ist wieder das Bild weg. Also ich glaube, das war einfach, der hat einfach keine Ahnung gehabt von Showview, der Typ, der das aufgenommen hat. So, wir sehen jetzt kriseliges Bild. Das ist nicht das, was ich sehe. Muss ich vorstellen. He saw the gun! He saw the gun and he left! Oh my God, he's back! So, und jetzt erkennt man dann zum ersten Mal, dass Austin also doch nicht angeschossen wurde. Er lebt noch. Und jetzt wird er wieder auf Pillman los. Ist aber Pillman ist ja schon wieder der... Der dicke... Da ist der, ja der, ja, genau, die sind wieder da. Der hat sich nicht zu tun. Und Pillman hat wieder seine Knarre. Sie sehen doch den ganzen Haufen, die was gerade Stone Cold Steve Austin raustragen. Und schreit, ich töte dich. Alter, das kommt doch, das ist unglaublich. Was ziemlich cool ist, dass die WWF kurze Zeit später sich für diese ganze Aktion auch entschuldigen musste. Offiziell. Aber man hat natürlich mit dieser Aktion natürlich das gewünschte Ziel erreicht, nämlich für Aufsehen zu sorgen. Die musste gerade lachen, also die wusste eindeutig, was Sache ist. Achte mal bitte auf die Frau. Gut, Tobi, ich glaube... Wie gesagt, für alle, ich glaube, das war ein Fake. Ich glaube, das war alles ein Fake. War alles nicht echt. Ich glaube auch, die Leute, die jetzt den Podcast hören, die zweifeln jetzt im Moment daran, was sie tun, kann ich gut nachvollziehen. Okay. Hier eine Gedankenspause. Eine Gedankenspause und zurück zu weg von diesen Nails und ganzen Zeug. Ja. Ja, ich wollte eigentlich da mal reden, wie das jetzt eigentlich alles so geworden ist. Ich meine, du siehst ja, es kann ja nicht nur daran gelegen haben, dass wir damals nicht wussten, ob es echt ist oder nicht echt. Denn auch jetzt, wo wir es gerade angeguckt haben, waren wir total euphorisiert. Und so, das hat mich, noch kein John Cena-Match hat mich so... Aber war toll zum Angucken. Wahnsinn. So, und heutzutage gibt es sowas nicht. Ich meine, heutzutage gehen wir ab, wenn CM Punk einfach nur mal das sagt, was alle denken. Aber es passiert ja gar nichts mehr. Tun wir das? Also, ich schon. Gestern kam übrigens mein Cult of Personality offizielles T-Shirt von CM Punk. Werde ich in der nächsten Sendung tragen. Okay. Der ist jetzt auch mit auf dem Castpot. Nee, aber es ist doch wirklich so, dass wenn ich heute Wrestling gucke, ich hoffe jedes Mal, dass irgendwas wahnsinnig Spektakuläres passiert. Ach, das kannst du gar nicht vergleichen. Wie war's denn? Ich sag's immer wieder, wie war's? Habe ich, glaube ich, in der ersten Show auch schon gesagt. Eine Show bestand aus 7 Kämpfen, 6-mal Außenseiter gegen irgendeinen Halbstar oder Star. Und ganz zum Schluss dann der kleine Main Event, ich meine, so Kämpfe. Heute kämpft, ich meine, heute die größten Stars in der WWE momentan, nehmen wir CM Punk, John Cena, jetzt gerade Kevin Nash, Triple H, die kämpfen doch jede Woche gegeneinander. Das ist gar nichts Besonderes. Muss ich leider jetzt natürlich Lügen strafen. Kevin Nash und Triple H haben schon lange nicht mehr gekämpft. Dann John Cena und wie sie alle. Ja, ich weiß nicht. Aber ist doch scheiße. Ist lange, früher da war es, ich sag's immer, ja, schau, damals gab es die 5 Großveranstaltungen im Jahr. Da hat man sich wahnsinnig drauf gefreut. Ja. Man hat sie angeschaut, wenn man es nicht erwarten konnte, auf RTL 2, 4 Wochen nach der Live-Austragung, hat man sich 2 Wochen nach der Live-Austragung die Bravo Sport gekauft und hat sich schon mal die Ergebnisse rausgelesen. Ich meine, damals gab es noch kein Internet. Da waren wir dann total geflasht. Auf der anderen Seite waren wir dann traurig, weil man dann schon die Ergebnisse wusste. Ja, man konnte, aber es war halt einfach so wahnsinnig spannend. Ja, und jetzt ist einfach, im Endeffekt ist jede Woche eine Großveranstaltung. Aber jede Show, schlechte. Jede Show und dann schaut man sich, ich meine, ich schaue mir da nur bei meinen Kollegen von Sky dann mal eine Show an oder so. Bei deinen Kollegen. Und da kommt da eine Stunde die Show und von dieser einen Stunde bringen sie die 5 Matches, die sind, da bringen sie, wie sie reinkommen, da bringen sie, wie sie anfangen, dann continue, dann kommt irgendeine beschissene Werbung von einer Tour. Sky, die ja keine Werbung machen, aber beim Wrestling, da machen sie nur Werbung und dann kommt das Ende vom Kampf. Genau. Und dann wird hier noch gelabert, da kommt aber daran liegt es nicht. Irgendwo kommt mal einer rein und verprügelt mal dein. Nee, daran liegt es nicht. Glaubt mir, es liegt nicht daran. Denn wenn man jetzt mal, selbst wenn er das Pillman Austin, das gab es jetzt schon, ne? Aber ich schwöre bei Gott, wenn man dieselbe Situation, man hätte jetzt zum Beispiel dieselbe Situation mit Kevin Nash und CM Punk machen können. Genau das gleiche. CM Punk gibt zu Hause ein Interview, Kevin Nash stürmt seinen Laden, CM Punk geht mit einer Knarre auf Kevin Nash los. Alles wäre jetzt nicht plausibel, aber auf jeden Fall, man könnte es glauben. Man könnte es glauben, wenn man es wollte. Ich glaube, das würde auch für eine unfassbare Aufregung im Internet und auch von den normalen Zuschauern, würde das für viel Aufsehen sorgen und man hätte irgendwas gehypt. Das geht über die Gürtellinie, aber das ging es auch damals, also das ändert sich jetzt auch nicht mehr. Aber es würde was passieren. Und weißt du, warum ich der Meinung bin? Weil, wie gesagt, die Leute gehen ab, weil CM Punk einfach nur das sagt, was alle anderen denken. Er hat ja nichts anderes gemacht. Er hat in seiner Promo damals die WWE angegriffen, dass sie halt immer nur auf John Cena setzen. Das alles, was sie da so abziehen, momentan total öde wäre und langweilig. Also das, was wir jetzt gerade eben auch sagen. Und das war der Schocker der letzten 5, 6 Jahre. Das hat einen riesen Hype ausgelöst. Also dann muss ich mal ganz ehrlich sagen, dann sind die Jungs, die da sitzen und sich diese Geschichten einfallen lassen, sind einfach scheiße. Denen fällt nichts ein. Das ist doch das. Ich finde es auch ein bisschen kacke, so dass auch bei jeder Wrestler 3-mal im Jahr seinen Ruf ändert. Einem ist er dann der Heel, dann ist er der... Ja, alle halbe Jahr wird also halt einfach mal alles komplett neu geordnet. Jeder darf mal Heel, jeder darf mal Face sein, außer John Cena, der darf natürlich nie Heel sein. War man nicht am Anfang Heel, wo er diesen Hip-Hopper gemacht hat? Ja, da war ja auch noch interessant anzusehen, wo er diese Raps und diese ganze Geschichte hatte. Da fand ich ihn ja ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man kann das ja jetzt auch nicht nur an John Cena festmachen, sondern der Typ ist halt einfach auch nur die Rolle, die er bekommt. Ja. Also, ich sag mal so, man kann mit John Cena schon viel machen, weil er polarisiert sehr. Ja, also es gibt, ich sag ja immer, John Cenas Fans unterscheiden sich zwischen Sackhaare und keine Sackhaare. Also daran erkennt man das. Und man könnte da schon viel sag's mal, wie das Wort heißt. Randy Orton ist mein Lieblingswrestler momentan. Übrigens, da sind wir per Du. Randy Orton überrascht mich von Match aber, zu Match. Aber nicht, weil er jetzt auch ja quasi ein Face ist. Face ist der Gute, gell? Mhm. Face war der Gute. Sondern allgemein schon immer, als er den Legend Killer gemacht hat vor 2, 3 Jahren, wo er gegen diese ganzen alten Doink, Hexer, Jim Duggan und wie sie alle heißen, wir gegen sie gekämpft hat und es war einfach, Randy Orton war schon immer. Ja, aber Randy Orton hat ein Problem, finde ich, der kann keine guten Promos halten. Also, einfach promomäßig, ja, der kann, ist ja auch nicht wahnsinnig schlecht, aber da gibt es deutlich bessere. Aber... Ich mag jetzt gerade, wie es mit diesem Bart, den er hat. Ich finde, der steht im Wahnsinn. Den mag ich. Also mir hat er wirklich eine Zeit lang... Also es gab eine Zeit, da fand ich ihn großartig. Vor allen Dingen so, bei mir war es so diese Legacy-Zeit. Da fand ich ihn ziemlich gut. Und dann fand ich ihn richtig fürchterlich. Das war da, als er wann hat er denn damals den WWE-Champion-Titel gewonnen? Ich war glaube bei Hell in a Cell letztes Jahr. Und dann ging es so ein bisschen bergab mit ihm. Also einfach bei mir in meiner Gunst. Nicht mit ihm selber, sondern so wie ich ihn halt wahrgenommen habe. Und sagen wir mal, in mich reingewrestelt hat er sich durch die Matches mit Christian. Der hat ja jetzt sechs Matches mit Christian gehabt. Und ich muss wirklich sagen, alle sechs Matches sind auf, ich rede jetzt von Unterhaltungsniveau, ganz große Güte gewesen. Weil kann ich leider nicht beurteilen, weil ich schaue es ja nur auf Sky und da kommt ja nur, kommen ja nur Interviews. Da okay, ja nur, pass da auf, Tobi, ja, so, jetzt ist Schluss, Leute. Reicht. Okay, Ausreden sind jetzt vorbei. Jetzt geht's hier offiziell sofort los mit meiner neuen Idee in der Umsetzung. Und zwar habe ich die Idee jetzt sogar. Nein, ich will jetzt kein Match angucken. Nee, wollte ich gar nicht sagen. Was dann? Und willst du eine Cola? Nee. Und zwar ziehen wir uns jetzt aus. Nee, eigentlich wollte ich tatsächlich. Warum ist eigentlich. Eigentlich würde ich tatsächlich jetzt dieses ein Match zeigen zwischen Christian und Randy Orton und dann darüber sprechen. Können wir nicht ein Money in the Bank Match anschauen von WrestleMania? Ich verspreche dir, in diesem Match ist es von den harten Manövern her. Aber allein das sagt schon alles. Du würdest lieber ein Match angucken von vor 7 oder 8 Jahren, anstatt eins von heute, was, sag ich mal, für heutige Verhältnisse äußerst brutal war. Was? So. Nein. Muss ich jetzt ja sagen? Ja. Nein, ich meine, wir wollen ja heute auch, wie gesagt, über die Veränderung des Wrestlings an sich reden. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir schon alles gesehen? Sind wir durch mit dem Thema? Kann uns nichts mehr schocken? Oder sind die Scheiße, die das heutzutage bucken? Keine Ahnung. Ich würde mal gerne wissen, wo wir gerade schon bei der Veränderung des Wrestlings sind. Es gab ja früher immer diesen Fan, ich weiß nicht, ob... Der mit der Brille? Der mit der Brille bei WrestleMania oder bei jedem Großereignis in der ersten Reihe, gehabt ist, der dann auch der größte Fan von Hulk Hogan und so war, glaube ich so. Es gab einen, der immer wie Hulk Hogan sich gekleidet hat. Und dann gab es noch einen, der immer in der ersten Reihe gehabt ist. Ja, aber der war dann nicht offensichtlich Fan von Hulk Hogan, denn der saß auch immer noch in der ersten Reihe, als Hulk Hogan schon lange weg war. Ja, genau. Und das, was ist eigentlich mit dem... Ja, du wirst lachen, den habe ich mal gegoogelt. Ich wollte unbedingt wissen, wer das ist. Und ich habe halt Guy with Glasses und weißt du, Kuckuck, WWE, aber du findest nichts. Heutzutage gibt es aber auch so ein paar Leute, die immer wieder auftauchen. Zum Beispiel gibt es einen, der verkleidet sich immer als Clown, also nicht dieses Dolm, sondern der ist immer dabei. Dann gibt es noch einen, der hat ein Jackett an, das meistens mit Paintbrush versehen ist. Den sieht man auch relativ häufig. Dann gibt es noch so einen Fred Durst-Verschnitt, der hat immer eine rote Mütze an, sieht man auch oft. So ein John Cena, der John Cena sehr ähnlich sieht, den habe ich auch schon öfters gesehen. Aber du hast natürlich recht, dieser ist glaube ich war sogar auch ein Schwarzer, oder? Ich nenne es mal ein bisschen Schoko, glaube ich. Er war so ein bisschen, ich glaube, karibisch. Aber immer, wenn er ins Bild kam, mit einem riesen Grinsen. Ja, also auch so ein bisschen so ein ganz schlachsiger, so ein ganz dünner. So. Der hat relativ Muskeln gehabt. Also das habe ich ein paar Mal beobachten können. Der hat ja immer so einen Tanktop angehabt. Ja, genau. Und der hat, also das war natürlich jetzt nicht so hochmäßig. Wie wir zwei. Nein. Und Leute, wer jetzt im Livestream guckt und jetzt passiert was, Tobi. Wer jetzt im Livestream guckt, und es ist immer noch einer. Ich würde wirklich gerne wissen, ob der Tastatur eingeschlafen ist. Wer jetzt im Livestream guckt, der hätte uns jetzt sehen können. Aber es ist ja nur einer. Ich liebe dich übrigens, wer auch immer du bist. Wahrscheinlich bist du... Ich vermute, das ist meine Frau, die zu Hause solidarisch das iPad angelassen hat. Also die 10 Euro waren gut investiert. Ja, man muss halt wissen, wo man es bezahlt. Ja. Nee, aber... ja gut, jetzt hast du mich aber rausgebracht mit meiner eigentlichen Frage, ob die heutzutage einfach nicht mehr in der Lage sind, eine richtige Storyline zu schreiben. Ja, aber es kann ja fast nicht sein. Also irgendwie, oder? Also die werden aber irgendwas machen. Aber die schaffen es wirklich aus jedem guten Ansatz, das Ganze noch zu verkacken. Ja, weil sie nicht wissen, wann Schluss ist. Die wissen halt nicht, wann... Keine Ahnung, ich meine, vor 2-3 Jahren gab es ja dann noch quasi diese richtig heftigen Matches, wo sie dann dieses, wo damals der Great Khali gegen Batista gekämpft hat, in diesem Käfig, wo diese Bambuslatten außenrum rumklettern mussten. Das waren Matches, das war was anderes. Die Storylines waren genau die gleichen, wie sie jetzt sind, aber da waren einfach nur andere. Ja, aber das Match kannst du ja jetzt zum Beispiel schon wieder gar nicht mehr bringen, weil es halt eben ja jetzt schon wieder durch ist. Also, ja, aber das war mal was anderes. Ja, das auf jeden Fall. Heute gibt es keine Whip-In-Matches. Und heute darf man nicht mehr bluten. Was du meinst? Ich kann mich noch erinnern, vor 2-3 Jahren, als die, jetzt habe ich echt den Namen von den Jungs vergessen, Triple H und Shawn Michaels. Das meinst du? Wir reden von Great American, von No Mercy 2007. Und wir sehen jetzt hier The Great Khali in die Halle marschieren. Welchen Titel hat denn Batista damals getragen? World Heavyweight? Ich glaube, World Heavyweight, der WWE Champion war damals. Also wir sehen jetzt hier einen Käfig, der aus Bambusstücken gebaut ist, oder? Genau, genau. Das war der Wunsch von Great Khali, weil das irgendwie in seiner Heimat, wo auch immer der herkommt, dieser Art, weil es da irgendwie Tradition hat. Und dann, ich sag nicht, hätten wir, der hat da Hochsteller gewonnen, der hat aber keine Chance gehabt. Die Frage ist, wie auch, boah. Also man sieht einen riesigen Käfig, ich würde mal schätzen 15, 20 Meter hoch, oder? Ne, der geht jetzt nicht runter, ich glaube, der geht jetzt nicht runter. Das ist ein Käfig direkt, ach so, und dann, direkt am Ring und dann müssen sie drüber klettern und dann kommt noch mal ein Käfig runter, wo sie dann nochmal, die müssen quasi über zwei Käfige drüber klettern, um das Ding zu gewinnen. Das, also es sieht allein schon beeindruckend aus. Ja, und aber ich kann mir einfach kein gutes Match zwischen mit einem Great Khali vorstellen. Weil er einfach kein, man darf technisch gesehen nichts großartig was erwarten, aber das war damals mit Undertaker und bei Mankind genauso. Und der ja, hat, aber der die wussten, Mankind und Undertaker wussten durch extrem zu. Genau. Und das kann der Khali. Der ist einfach. Ja, aber das, ich meine, das Match war jetzt nicht. War nicht kann mit Sicherheit mit keinem technischen, guten, geführten Match von Christian und. Brauche ich aber nicht. Nee, das ist überhaupt nicht technisch gut. Christian Orton ist einfach spektakulär gewesen, fand ich. Jetzt kommt Batista und er ist. Die haben mir gerade noch gerätselt. Was haben wir gerätselt? Ob er jetzt World Heavyweight war? Ja, World Heavyweight kennt ihr. Batista, also wenn man ihn dann wieder sieht, dann merkt man zum Beispiel auch, was der WWE fehlt. Das sind solche Typen wie in Batista. Batista? Letzte, einen oder letzten Gimmicknamen, oder? Also, die was gekommen sind und einen Gimmicknamen bekommen haben. Nee, das ist ein richtiger. Naja, gut, er heißt Bautista eigentlich, aber. Mit vollem Nachnamen. Dave Bautista. Dave heißt er, ja. Ja. Und man hat ihn später auch Dave Bautista genannt, also in der WWE. Also, man, jetzt auf der Matchcard stand er schon als Bautista, aber wenn es Promos gab und irgendwelche Wrestler haben ihn angesprochen, haben sie ihn auch Dave genannt. Also, okay. Er hat ja eine kleine Storyline mit Rey Mysterio gehabt, wo die beiden sich verkraft haben und da hat man ihn dann auch Dave genannt. Ja gut, aber man merkt schon, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die WWE heutzutage gar nicht mehr diese Typen hat, wie in Batista. Also, warum steckt eigentlich Vince McMahon nicht mehr selber in den Ring? Ist es verletzungsbedingt? Ja, alles 70 oder so. Ja gut, aber er hat vor 2 Jahren hat er noch eine Begegnung gehabt im Arsch von The Big Show bei so einem. Das war nicht vor 2 Jahren, das war bei Armageddon 2007. Triple H und Shawn Michaels gegen die beiden McMahons. Sensationelles Match. Da viel Blut und der Arsch von Vince McMahon im. Ja, nee, das andersrum, Gesicht, genau. Das Gesicht von Vince McMahon. Ja, und davor. Und es gibt's halt nicht und mehr. Wurde mit dem Sledgehammer ins Genick geschlagen. So dass der Sledgehammer abgebrochen ist. Ja, gibt's nicht mehr. Nee, warum darf man nicht mehr mit dem Vorschlaghammer in den Ring gehen? Jetzt weiß ich übrigens, warum es das Match nicht mehr geht, wenn man einfach nichts erkennt. Ah, das ist sehr schwierig, was zu erkennen. Also wer das mal sehen will, Batista vs. The Great Khali in einer Art Bambuskäfig. Keine Ahnung, wie ich das anders beschreiben soll. Also so, wie genau das Match hieß, sehe ich jetzt hier mal gerade nicht. Ich meine, selbst so Leute wie die Hornswoggle, der Kleine, der hat auch für mich, der war für mich auch sehr sympathisch. Der hat immer für mich. Ja, den kann ich nicht ertragen. Der war immer. Den kann ich nicht ertragen. Geht ja nicht. Also, das sind so Sachen immer so wie Hornswoggle oder wie die ganzen so. Wo ist das mir denn zu lächerlich? Also, ich stehe halt auf so Typen wie CM Punk, sage ich ganz ehrlich, also im Ring sowieso. Also, da finde ich den gut. Und auch wie er seine Rollen spielt, finde ich super. Und egal, was für Rollen er spielt, finde ich ihn eigentlich immer relativ cool. Und jetzt, wenn ich jetzt nochmal so eine Übergruppe für Wrestler benennen soll, dann wäre es wahrscheinlich so ein Batista Triple H, also ein Vieh. Halt was einfach. Batista fand ich super, aber was mich so aufgeregt hat, es gab ja mal so eine Zeit, wo er immer gegen den Undertaker um den WWE oder WWE. Ja, es gab halt viele Matches. Immer diese beiden. Und was mich da wahnsinnig aufgeregt hat, früher war es so, jeder Wrestler hat doch seinen Finisher gehabt. Mhm. Wenn er den angesetzt hat, war es aus die Maus. Cover aus die Maus. Was ist bei Batista gegen den Undertaker? Jeder bringt mindestens 2-mal entweder seine Powerbomb oder seinen Tombstone. Und die können nicht bis 3 warten. Das Ding, und dann geht es. Es ist schön, wie du sagst, dass sie nicht warten. Die warten nicht bis drei und hören dann auf. Nein, die gehen aus dem Cover raus und kämpfen dann weiter. Wo ist denn da dann das Spaß? Aber das ist und dann gewinnt Batista, indem er den Tombstone beim Undertaker oder andersrum. Der ja. Batista bekommt die Powerbomb von und gewinnt dadurch. Das ist doch scheiße. Früher, warum macht man das dann noch mit dem Finisher? Hört auf. Ja, jedem also, Wrestling-Match auf der Playstation oder so, da nimmt man den, hat man den Finisher ganz zum Schluss, wenn er angeschlagen ist. Playstation ist nur ein Spiel. Knallt ihn rein, Cover aus die Maus. Aber Playstation heute, nein. Ist nur ein Spiel, Tobi, beruhig dich bitte. Nein, da werde ich total emotional, obwohl ich gar keine Ahnung habe mehr von der Scheiße. Nee, aber pass auf, das Ding ist, es wird mittlerweile, ist mir auch aufgefallen, häufiger gemacht, um Matches noch mehr zu hypen. Also wenn du ein Match hast, was schon ziemlich gut rüberkommt so und wo spannend ist und wo man halt einfach was von vornherein was Großes erwartet, dann wird das sehr häufig angewandt, dass mindestens einmal aus dem Finisher des Gegners ausgekickt wird. Manchmal sogar zweimal. Ich glaube bei CM Punk. Aber der letzte, der das gut gemacht hat, war Shawn Michaels mit seiner Sweet Chin Music. Die hat er oft angebracht, aber er war zu erschöpft, dass er einfach umgefallen ist nach seiner Sweet Chin Music und dann 30 Sekunden gebraucht hat, um zum Gegner zu gehen. Und dann hat man gedacht, okay, wahrscheinlich kommt er raus und gut ist. Aber dieses, ich setze die Jackknife an, den Tombstone Cover und der kommt sofort raus. Das geht nicht. Ja, aber der Punkt ist, glaube ich, da sind wir wieder angelangt, wo wir ganz am Anfang schon mal waren. Was soll man denn noch machen? Also, weißt du, wo ist denn die Steigerung? Ich meine, du hast halt eben das, wenn das nur einmal gewesen wäre, so eine Situation, dann wäre es cool gewesen. Wenn diese Situation nur einmal, hätten alle gesagt, oh, der, was weiß ich, Undertaker ist aus der Batista-Bomb rausgekommen. Das hat er noch nie jemand geschafft. Ja. Aber das würde halt dann immer mehr ausgestattet. Heutzutage sieht man es bei mehreren, bei Pay-Per-Views in mehreren Matches sogar. Und ja klar, da wären ja mehr oder weniger diese Finisher der verschiedenen Wrestler diskreditiert in einer gewissen Hinsicht. Also muss man sich da, das ist ja eben die Frage, ist es das Einzige, was diesen Matchbookern da einfällt, zu sagen, komm zum Schluss, dann kickst du da nochmal aus. Und wenn ihnen gar nichts einfällt, dann kommt irgendein Dritter in den Ring oder an den Ring, lenkt den einen ab, der andere schlägt ihn. Oder ein Ringrichter geht zufälligerweise K.O. Ja, aber das gab es ja früher auch. Natürlich. Aber da hat sich nicht so gestört. Weil halt der, ja. Aber jetzt ist es halt... Es gibt ja, was muss denn... SummerSlam war jetzt, gell? SummerSlam war das jetzt. Hauptmatch war CM Punk gegen... Und im Endeffekt war wieder irgendwas mit Kevin Nash. Und Kevin Nash kam erst am Schluss. Fuß auf dem Seil, genau. Kampf aus. Genau. Das war so, okay. Aber ich habe, wenn ich mich recht erinnere, ich habe nur das Beste offen gesehen. Der Kampf von Randy Orton gegen Christian war reines Wrestling, ohne irgendwelche. Gab keine Eintritte. Kein Ringrichter ist K.O. Es war ein tolles Wrestling-Match. Es war ein sensationelles. Und es gab einen Ausgang nachher aus. Randy Orton mit seinem RKO und Feierabend. Genau. Und das ist doch Wrestling. Also, dann schaue ich mir doch lieber sowas an, wie dieses ständige, jetzt wie war CM Punk am Montag gegen The Miz, wo er durch Disqualifikation gewinnt, weil dieser andere R-Truth, heißt der R-Truth? Ja. Ich glaub, so heißt er, kommt rein und da schaue ich mir doch lieber Diva Wrestling an. Da ist wenigstens noch, da kämpfen sie Finisher aus Feierabend. Ja, das ist schon so. Die Frage ist halt, wie gesagt, was müssen sie tun? Also jetzt haben wir gerade hier mal das Match eingeblendet zwischen Randy Orton und sie müssen Loten wieder erlauben. Nee. Oder Sabu holt. Aber in dem Match hat man gesehen, dass die zwischen Randy Orton und Christian hat man gesehen, dass die eben kein Blut brauchen, um ein Match brutal zu. Ja, aber das kann halt nicht jeder. Ich meine, guck dir diese Aktionen an, die sind fett. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, Christian holt sich einen Stuhl. Fangen wir mal damit an. Ich weiß gar nicht, ist das. Da hinten ist schon mittlerweile der Tisch kaputt. Okay, wenn du jetzt diese Szene so siehst, wie der Tisch kaputt ist, dann denkst du nicht, dass das 2011 ist. Dann denkst du, das ist ein Match von 2008 oder 2007. Aber halt ohne Blut. 2008 wäre da Blut geflossen. Ich brauche das Blut nicht. Wenn das Match so gewirkt ist... Es konnten auch nur Ric Flair und Shawn Michaels richtig bluten. Ja. Und Triple H. aber Shawn Michaels und Ric Flair waren schon die... Wenn das Match richtig gewirkt ist, so wie dieses Match jetzt, da brauche ich kein Blut. Ich finde, das Match verkörpert eine enorme Brutalität ohne Blut. Jetzt warten wir mal, was jetzt hier so alles passiert. Also Christian hat jetzt einen Stuhl, mit dem er natürlich versucht, jetzt Orton auf den Kopf zu klopfen, aber das ist ja mittlerweile auch verboten. Das ist halt alles, sind alles so Punkte. Ich meine, klar, es geht um der spuckt wenigstens noch an. Der spuckt wenigstens noch ab. Aber es geht natürlich klar um die Gesundheit der Wrestler. Aber naja, ich meine, man hat halt jahrelang diese Kopfschläge erlaubt und jetzt wollen die Zuschauer auch diese Kopfschläge weiterhin sehen. Das ist ein bisschen paradox. Orton trifft natürlich mit dem Stuhl, schlägt frisch. Aber schlägt ihn nie ins Gesicht. Nein, das ist verboten. Ja, genau. Ja. Aber das ist okay, das ist Wrestling. In der gewissen Hinsicht ist es okay. So, jetzt geht Christian durch den ersten Tisch. Und da denkt man natürlich an die legendären Dudley Boys. We want tables. Das war natürlich die Chance, die man damals gehört hat. Gibt's nicht mehr, die Jungs. Doch, die sind bei TNA. Ja, aber nicht mehr in der WWE. Das nee, da heißen sie jetzt... Die TNA ist halt... Ja, TNA ist... So eine Mischung aus Wrestling vor 3-4 Jahren. Ich glaube, das Blut noch erlaubt, oder? Ja. Blut noch erlaubt mit, ja. Mit einer oder zwei Ringecken mehr und... Mit ein bisschen. Nee, das ist mittlerweile auch ein Vier-Eckiger. Ja, vier. Hulk Hogan hat das eingeführt. Und gerade gesagt, Hulk Hogan so ein bisschen Senioren, Altherren-Wrestling mit Sting und Koka. Die haben auch gute junge Leute und die haben auch, finde ich, viel Potenzial. Die haben. Die sind risikobereiter, die Jungs. So, da kann das sein, bitte TNA? Ja, müssen sie ja. Die müssen, das ist so ähnlich wie mit unserem Freund, der nicht immer zugeben kann, dass er vielleicht anderswo auf der Strecke bleibt. So können die das ja auch nicht zugeben. Und die Wrestler, dass sie es vielleicht bei der WWE nicht geschafft haben, also zeigen sie natürlich spektakuläres Wrestling, sage ich jetzt mal. Aber die haben noch ein viel größeres Problem als die WWE, denn die haben noch schlechtere Booker und noch schlechtere Leute, die Storylines schreiben. Weil generell Potenzial von TNA ist mit Sicherheit da, um der WWE gefährlich zu werden. Und das sind jetzt zum Beispiel, jetzt kommt ein Move, wo Christian mit dem Kopf auf der Ringtreppe liegt und Orton zeigt praktisch, dass er jetzt mit seinem Fuß auf Christians Kopf, übrigens gibt es das gleich gut, auf Christians Kopf steigt. Der blutet. Orton verletzt sich dabei an Daumen. Und zwar ziemlich übel. Also es muss ein ziemlich heftiger Einschlag gewesen sein. Wahrscheinlich an diesem Metalltreten hat er sich verletzt. Wir gucken, wie gesagt, gerade SummerSlam, Randy Orton gegen Christian, wer das nachgucken will. Würde das eigentlich gucken? Das soll uns verbieten. Keine Ahnung. Wir haben nur einen Live-Zuhörer. Wer soll es uns denn verbieten? Und keine Frauen. Da. Wahrscheinlich ist das die GEMA. So, und jetzt kriegt Christian noch einen Schlag mit einem Bambusstock. Was ist eigentlich mit Manu? Ja, Manu hat gesagt, er hat keine Ahnung vom Wrestling von früher. Aber jetzt sprechen wir über den SummerSlam. Ist auch so ein junger Zeug, wahrscheinlich, oder? Der denkt, dass der erste Wrestler der Rock war. Dass vor der Rock niemand gab. Ich frage Manu nochmal, ob er beim SummerSlam... So lange bin ich noch. Also Manu, ich mag Manu, ich kenne viele Manus. Ich hoffe, dass der Manu von dem, also dein Freund Manu genauso cool ist wie meine Freundin Manu. So, jetzt pass auf, guck mal, das sind Moves gewesen, die sind fett. Der hat Orton jetzt Christian, sein Trademark, da sage ich jetzt mal, auf eine Mülltonne gezeigt. Diesen Psychoblick, diesen. Da blutet tatsächlich Orton und schmiert sich das Blut ins Gesicht. Und ich schwör's dir, das ist auch ein kleiner Fingerzeig, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, die wissen natürlich auch, dass es halt fett darüber kommt, wenn Blut dabei ist, glaube ich. Glaube ich einfach. Aber jetzt kommt natürlich die Aktion schlechthin. Randy Orton wird gleich den RKO zeigen auf die Ringtreppe. Ah, nee, das war ja klar, oder? Ja, und das ist fett und das ist übel. Und das er zeigt praktisch, Christian springt vom dritten Seil auf Randy Orton und der zeigt den RKO auf der Ringtreppe, die im Ring liegt. Das ist unfassbar. Also finde ich, Brutalität hoch 10 und aber kein Blut. Also und funktioniert. Das nicht? Doch. Geiles Ende, sag, oder? Ich sag, das ist wunderbar. Das ist. Und so hat mich übrigens Randy Orton jetzt wieder überzeugt. Sag ich mal, als Wrestler nicht, sondern einfach als Entertainer. Ich hab da eigentlich gerade viele wunderschöne Frauen in der ersten Reihe gesehen. Die sind da nicht gekauft, oder? Die sind noch nicht für die, glaubst du, die sind für die Optik? Nee, ich glaube, die waren noch nicht mal in der ersten Reihe, sondern mittlerweile mit diesen Teleobjektiven kannst du ja wirklich, was weiß ich, wenn drei Hallen weiter und in 4 Städten woanders irgendjemand sitzt. Oh, beim Baseball kannst du ja. Ja, selbst da kannst du den Zoom. Also, der Orton zeigt seinen verletzten Finger. Also, diese Daumen hoch. Ja. Auch ziemlich cool. Nee, aber das war eben nicht nur dieses Match beim SummerSlam, wo er mich ganz einfach überzeugt hat, sondern auch die ganzen Matches davor hat er gute oder einfach mich entertainende Leistungen gezeigt. Also es hat einfach Spaß gemacht, Randy Orton anzuschauen. Ja. Darüber rede ich doch. Ja. Tja, Manu scheint uns nicht mehr zu beglücken. Da können wir nichts machen. Und unser einer Zuhörer hält weiter uns die da. Und die da. Vielleicht, Tobi, meinst du, dass wir vielleicht irgendwann mehr als einen Zuhörer haben werden? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wenn nicht, dann ist schade, weil den Leuten entgehen bisher 80, tolle Wrestling-Momente. 80 Minuten Wrestling-Revival-Party. Genau. Das ist so. Und ihr könnt hier sogar anrufen. Aber wenn alle wie Manus sind und schon gar nicht mehr keiner und nicht wissen, was vor 15, 20 Jahren im Wrestling war, dann schalten sie auch nicht ein. Weil ja, das ist ja genau. Die Frage ist natürlich, mit wem podcastet man? Ich vermute jetzt, was die meisten in unserem Alter sich halt einfach darüber nicht mehr so viele Gedanken machen, was Wrestling... So, Manu sagt uns gerade komplett für heute ab. So, Manu, Dankeschön. Ich werde hier nochmal in der Sendung. Ja, Mann, scheiß Wayne Rooney, sage ich dazu. Scheiß Wayne Rooney, ey. Ich bin Man City-Fan. Die Leute, die in unserem Alter sind, ist halt die Frage, ob die sich noch einen Wrestling-Podcast anhören. Ich vermute halt eben, sie sind natürlich. Entweder wissen sie gar nicht, was ein Podcast ist, oder sie sind keine Wrestling-Fans mehr. Ja, und die 15-Jährigen von heute, die wollen halt eben das hören, was die 15-Jährigen von heute so erzählen. Die wollen halt nicht hören, wie Opa vom Krieg erzählt. Die 15-Jährigen, die wollen mehr Divas, glaube ich. Ich glaube, da müsste man mehr was für die Optik. Also wenn man das Internet befragt, ist es eher nicht so. Also die sind alle ziemlich... Anti-Diva? Ja, weil es halt auch scheiße ist. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Da einfach mal so ein paar Weiber mit schönen Brüsten hinzustellen und die einigermaßen gut aussehen, das reicht dann halt doch nicht. Also funktioniert... Apropos Brüste... Riesen-Wrestler, also einer meiner Lieblings-Wrestler der letzten Jahre. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was jetzt kommt. Bobby Lashley. Ja, oh Gott. Apropos Brüste, also der war ja, ich war damals in Deutschland. Apropos Brüste. Und Hulk Hogan's Tochter. Die sehen wir hier auf dem Bild, die hat sich ausgezogen für Peter. Ja, toll, was hat sie da vor ihren Brüsten, ihre Haare, das ist ja, von dem Schritt ihre Hand. Du meinst, also war kann ich sagen, sexy? Ich bin ja eher der Brünetten-Freund. Brünetten, findest du? Oder sind bestimmt die Bella Twins was für dich? Twins heißt zwei, oder? Und somit ist er im Boot. Ja, also ich glaube, so richtig werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr die Antwort auf das Problem im Wrestling finden. Aber was war eigentlich unsere Frage? Naja, also was heißt die Frage? Veränderung. Ich will ja, und das soll ja jetzt ja auch nochmal gesagt bei dem Podcast, wenn einer bis jetzt eine Stunde 22 durchgehalten hat, dann kann er jetzt ja auch noch die Auflösung mithören. Es geht mir wirklich darum, einfach mal über so verschiedene Themen, also einfach was anzuschneiden und dann zu gucken, was sich daraus entwickelt. Da ist mein Hase gerade auf meine Couch gesprungen. Ja, und heute war halt das Thema, was ich mir überlegt habe, so ein bisschen... Wir sprechen einfach mal über die Gimmicks und wie sich das dann heute so anfühlt im Wrestling. Also was halt damals so toll war, R-Truth ist eigentlich auch ein Gimmickname, oder? Oder heißt ja, der, schon. Ron Collins heißt er. Ja gut, R-Truth, da musst du sagen, 50 Cent ist auch ein Gimmickname. Also, ja, aber der ist ja auch kein Wrestler, der ist ja auch, was ist der? Schauspieler. Ja, aber wir wissen ja, sie ist Entertainer. Das heißt aber mit dem... Es wurde ja anders verkörpert. Es wurde ja darauf geachtet, dass ein Undertaker, du gehst aber weg von dem Kabel, du Hase, dass ein Undertaker, der lässt sich auch. Hallo, das ist keine Aufwand, Tobi überbrück mal. Der Hase, übrigens, gab es noch keinen Wrestler, der irgendwie auf Hasen reagiert hat oder wie ein Hase hieß. Also Rabbit ist, glaube ich, noch keiner, oder? Doch, es bestimmt gab, in irgendwelchen Indie-Ligen. Es gab mal einen Doink, aber der war kein Hase. Also schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr einen Rabbit kennt, der Wrestler. Nee, aber was ich da kurz noch mal sagen würde, es wurde halt sehr... Rabbit in Peace. Nee, jetzt komme ich doch nochmal zu was ganz anderes, was ich eigentlich auch schon vorhin sagen wollte. Und zwar glaube ich nicht, dass man unbedingt so ein Gimmick braucht. Ich glaube, es liegt einfach daran, wie man eine Storyline praktisch aufbaut, wie man die dann dem Zuschauer nahebringt, wie die Wrestler selber das rüberbringen. Wobei ich glaube, das ist wirklich nicht das schwächste Glied in der Kette. Ich glaube wirklich, dass die Leute das nicht mehr hinbekommen, eine ordentliche Storyline. Oder sie geben sich nicht mehr so viel Mühe. Ich glaube auch, dass es mittlerweile, das ist vielleicht mal ein anderes Thema, Kostüme ist ja auch Wahnsinn, wo wir es vorhin hatten, von Legion of Doom, von Bam Bam Bigelow, mit was von einem Aufwand sie reingekommen sind. Und heute ist ja im Endeffekt jeder nur noch mit seinem Schlüpper. Ja. Hat niemand mehr ein Jäckchen an, der kommt rein mit seinem Schlüpper und gut ist. Früher war es so, die sind reinkommen, Zuerst der Böse, und dann kam der Gute rein, und während der Ring rein ist und sie ausziehen wollte, kam dann der Böse schon und hat ein Vertrauen. Das gibt's gar nicht mehr, weil es gar nichts mehr zum Ausziehen gibt, weil sie nur noch in ihrem Schlüpper reinkommen, wenn sie den Schlüpper tragen können. Also bei den großen Shows haben sie schon ein bisschen mehr an jetzt mittlerweile wieder für einen Schlüpper. Also man irgendwie so ein Jackett oder ein Ledermantel. Aber das ist natürlich auch wieder zum Gimmick dazugehörig. Also wenn ich jetzt an so Typen denke wie ein Berserker, oder so? Ja, den kannst du halt nicht nur einen Schlüpper rausschicken, den musst du halt mit so einem Fell da rausschicken. Aber ich glaube, dass das alles nur als Legitimation für uns herhalten muss. Im Großen und Ganzen muss man das Ganze mal ganz offen und ehrlich hier ansprechen. Die sind einfach nicht mehr in der Lage, eine Storyline so rüberzubringen, dass die mich in Bann zieht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dafür die ganzen 15-Jährigen. Ist aber auch nicht so. Denn wenn ich in Foren oder irgendwas lese, sind die mittlerweile sogar deutlich heller als wie unser Alter. Ja. Also ja. Wenn ich jetzt andere Leute lese, natürlich ich nicht, bin natürlich wahnsinnig hell, aber wenn ich jetzt andere Leute in unserem Alter so lese, die dann Sachen schreiben, wo du dir am Kopf fest, einfach weil die halt einfach nichts mehr in der Birne haben offensichtlich. Und dann kommt halt ein 15-Jähriger, der das relativ gut analysiert und die Fakten auf den Tisch wirft und auch genau weiß, es ist Fake, aber man kann den Fake auch trotzdem besser sellen. Das waren zwei englische Begriffe. In einem Satz. Wort. Was? Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir drehen uns da deswegen im Kreis, weil man hat das Gefühl, dass von der WWE da nicht mehr viel kommen wird in diese Richtung. Nee. Man sieht es ja jetzt mit CM Punk. Alle denken, jetzt geht's ab mit CM Punk. Jetzt macht man alles richtig. Und jetzt muss ich mal schnell nachgucken, wer das gesagt hat, aber ein ehemaliger Weggefährte von Paul Heyman hat das nämlich gesagt. Und zwar folgendes. Ah, genau. Gabe Sapolsky. Der hat nämlich gesagt, dass er die Story um CM Punk ziemlich cool fand, aber wie man ihn dann zurückgebracht hat. Also man hat gesagt, gut, der ist jetzt wieder mit dabei. Er hat jetzt einen neuen Vertrag, aber warum, weshalb, da hat man überhaupt nichts drum gebaut. Er war halt einfach wieder da nach zwei Wochen und alles war super. So, und das hätte es früher wahrscheinlich nicht gegeben. Also ist jedenfalls meine Meinung. Und da hätte man viel mehr machen müssen. Und wenn man das richtig aufbaut, ja gut, dann hat halt CM Punk irgendwie zwei Pay-Per-Views, wo er nicht auftritt oder wo er kein Match hat. Dafür crasht er einmal irgendeine WWE-Veranstaltung, irgendeine House-Show. Dann crasht er nochmal... Das hat auch dieser Gabe vorgeschlagen, bei den X-Games irgendwie eine Show. Also Hintergrund da war, dass CM Punk ja dann inoffiziell aus der WWE geschieden ist. Es gab dann so einen WWE-Kongress und da ist einmal CM Punk aufgetaucht und hat Triple H angepisst. Ja? Und sowas in der Art hätte man noch ein paar Mal machen können. Aber man wollte halt jetzt so schnell wie möglich die Kohle einsacken, bevor das Ganze... das ist das Problem. Im ja, aber gut, Geld verdienen wollen auch die Hollywood-Blockbuster. Bastbluster, ja. Heinis, und trotzdem tun die das nicht so schlecht wirken. Also es gibt heute immer noch gute Filme, so wie es vor 30 Jahren gute Filme gab. Serien genau das Gleiche. Es gibt heute noch geilere Serien, obwohl vielleicht sich eine Stelle mag. Oh Gott! Ricky wird gerade ein bisschen müde. Haben sie jetzt auch schon bestimmt 21:44 Uhr. Also wenn ihr das ja gerade nachmittags Ricky, hört. Ricky hat morgen einen schweren Arbeitstag vor sich und einen langen und muss früh aufstehen und deswegen... baut er jetzt gerade ab. Ja, aber das ist ganz okay. Ja gut, aber wir haben ja unseren letzten verbleibenden, also lieber letzter verbleibender Hörer. Wo auch immer du sitzt. Ob du wach bist oder nicht. Es ist unfassbar. Ich bete dich an dafür, dass du hier uns anderthalb Stunden zugehört hast. Wenn du wach bist. Ja, genau. Das ist, ich glaube, daran könnte es dann noch scheitern. Vielleicht sind aber einfach auch seine Boxen kaputt. Er hört sowieso gar nichts und hat vergessen nix. Auszuschalten. Ja, oder er ist taubstumm einfach. Ja, oder? Sieht nichts. Oder, wir haben ja insgesamt 7 Hörer gehabt heute. Ja, vielleicht gehören die 7 zusammen und die haben ausgemacht, der Letzte bekommt. Macht's Licht aus. So in der Richtung. Mach ich heute. Naja, oder der Letzte, der was am nächsten aushält mit uns zwei Idioten. Der darf heute Abend umsonst trinken in der Baranga. Ja, genau, Baranga, du musst den kompletten Livestream fertig hören, dann kriegst du ein Bier. Okay, mach ich. Also, wir lösen die jetzt hier damit. Ja, genau, anderthalb Stunden müssen wir auch. Du hast gewonnen, viel Spaß in Baranga. Ja. Aber mal ganz kurz hier noch am Rande. Was hältst du denn jetzt von der Idee, dass wir in Zukunft mal so Wrestling gucken und dabei darüber reden? Ich bin dabei. Oder sollen wir lieber wieder so weitermachen mit diesem Thema? Solange nicht John Cena kämpft. Irgendwann muss den sauren Apfel beißen. Oder sollen wir weiterhin das so machen, dass wir sagen, wir reden über ein Thema und dann gucken, was dabei rauskommt? Ich glaube, das überschneidet sich automatisch. Was ich mal gerne machen würde, wäre der schlechteste Wrestler aller Zeiten. Also mit der schlechteste meine ich, wer sich die größten Fehler erlaubt hat in der Show, wer am meisten verkackt hat. Sin Cara. Schau dir bei YouTube mal, gibt man nur Wrestling Fehler oder so. Es gibt wahnsinnig viele Videos, die können wir mal ein bisschen analysieren und wer da am meisten auftaucht, dass man sagt, okay, Sabu ist mit Abstand der schlechteste, weil er ist zwar spektakulär, aber er kann es halt einfach auch nicht. Und ich springe auf kein grünes Seil, wenn ich es nicht kann. Er gibt sich trotzdem Mühe. Und das wäre, glaube ich, ja. Das können wir mal mit aufgreifen, weil wahrscheinlich, ich gehe ja jetzt bald in Urlaub, wenn alles gut geht. Und dann wird es erstmal so 1-2 Wochen keine Folge geben. Aber ich denke mal, nächste Woche kriegen wir es nochmal hin. Ich glaube, nächste Woche sind wir nochmal am Start. So. Und ich werde auch nicht mehr alleine senden. Versprochen. Nee, ich werde nicht mehr deine Sendung. Ich geh auch nicht mehr in die Berge. Du gehst auch nicht mehr nach Tirol. Nee, ich werde wirklich nicht mehr deine Sendung. Scheiß Fernpass, ich bin für einen halben Tag im Stau gestanden. Scheiß Fernpass. Das war auch so ein Grund, warum ich die letzte Show verpasst habe, oder die zweite oder die dritte. Ja, siehst du, das kommt dann da. Kommt warum? Da alles zusammen. Weil ich keine Tunnelgebühren zahlen wollte. In Österreich. Tja, an der falschen Stelle gespart, würde ich mal sagen. Ah, nee, also. aber das alleine ist nur halb so gut. So. 1,5 Stunden müssen reichen, die hier beim Livestream zuhören, diese Massen, die Millions and Millions hören sogar schon 1:45 zu. Da kann man sich dann schon mal, da kann man schon verstehen, warum mittlerweile nur noch einer zuhört. Wir lieben dich, wirklich. Du kriegst von uns einen Preis. Wir gucken mal hier noch schön im Cyborg vorbei. Ich weiß gar nicht, muss das alles mit On Air? Ich glaube nicht. Wir verabschieden mal hier die Podcast-Leute und machen den Rest im Livestream. www.kultofpersonality.de und Facebook, Twitter und der ganze Müll, da findet ihr uns. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüssi, Kowski.